downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast, Folge 43. Nachdem wir euch das letzte Mal nach der längeren Sommerpause wieder Hallo gesagt haben, geht's nur heute mit einem richtigen Pod los, bei dem wir beide, so ist die Internet-Connection zulässt, auch beide am Start sind. Wir haben uns jetzt über Skype zusammengeschaltet. Und heute geht es neben dem, dass wir am Anfang immer, wie ihr das kennt, so ein bisschen über die aktuellen Sachen sprechen, los mit der Western Conference Preview, in der wir nach den Divisions alle Teams auseinandernehmen werden, uns ein bisschen angucken werden, wer hat wen dazu bekommen, wer hat wen abgegeben, wer hat wen gedraftet und picken uns auch pro Team mal einen Spieler aus, den wir genauer unter die Lupe nehmen. Genau, ja, hallo auch von mir. Ich habe die Metapher letztes Mal beim ersten Versuch der Aufnahme schon mal benutzt, habe gesagt, hey, ich fühle mich so ein bisschen so wie ein Schuljunge, der mit der Schultüte am ersten Schultag als Idazien dann zur Schule geht. Es ist wirklich schön, mal wieder aufzunehmen und loszulegen. Ich hoffe, ihr seid uns treu geblieben. Und falls ihr neu dabei seid, herzlich willkommen dann zu unserer zweiten Saison From Downtown. Freuen wir uns und ich würde sagen, legen wir direkt los. Dokter ein bisschen rum heute, versuchen die Temperatur zu messen dieser unterschiedlichen Teams in den drei Divisions im Westen. Und legen los mit der Northwest Division. Wie machen wir das? Wir gehen nach Standings von letztem Jahr. Denn so komisch es sich jetzt auch anhört, fangen wir dann mit dem letztjährigen Division-Gewinner, den Portland Trailblazers, an, die letztes Jahr 51 Siege hatten. Ich glaube nicht, dass das nochmal passieren wird, oder Marius? Nee, ich habe sogar auf meiner Zettelwirtschaft stehen, dass die Portland Trailblazers in diesem Jahr oder jetzt in der kommenden Saison den größten Drop von allen Teams haben werden, was den Rekord angeht. Also letztes Jahr, wie du schon gesagt hast, haben sie ihre Division gewonnen mit 51 Siegen, 31 Niederlagen. Ich glaube, das wird dieses Jahr in weite Ferne rücken. Warum, wisst ihr wahrscheinlich selber. Die im Grunde bis auf Damian Lillard komplette Starting Five wurde abgegeben. Also LaMarcus Aldridge ist weggegangen, Robin Lopez, Aaron Aflalo, Wesley Matthews und, habe ich noch jemanden vergessen? Ah ja, Nicolas Batum. Alle nicht mehr bei den Blazers, der Rebuild ist eingeläutet, Damian Lillard hat einen riesen Vertrag, ich glaube 110 Millionen waren es, unterschrieben. 120 sogar. Oder 120 sogar unterschrieben und um ihn soll das Team jetzt aufgebaut werden. Aber das, was neu dazugekommen ist, Plumlee und so weiter, da reden wir jetzt gleich drüber, das wird für mich nicht mal annähernd für 51 Siege reichen. Nee, das stimmt. Also es ist einfach ein harter Kurswechsel. Ich glaube zu Recht, nachdem man gesehen hat, dass der Franchise-Spieler nicht mehr weiter unter Vertrag genommen werden konnte mit LaMarcus Aldridge, hat man eben den sprichwörtlichen Plug gezogen, aus der Badewanne das Wasser rausgelassen und dann wurden einige Telefon-Calls gemacht und dann wurde richtig verschifft. Es sind nämlich ja noch weitere Spieler gegangen, nicht nur aus der Starting Five. Du hast es eben schon mal erwähnt, sind da zum Beispiel noch Steve Blake, Doral Wright oder eben Chris Kamen, Aaron Aflalo, die alle halt viel Spielzeit gesehen haben und die jetzt nicht mehr dem Team angehören. Und ja, da hat einiges passiert. Unter anderem wurden Free Agents unter Vertrag genommen mit vermeintlich recht hohen Verträgen. Al-Farouq Aminu, Ed Davis fällt da ein. Per Trade wurde Mason Plumlee aus Brooklyn geholt. Chris Kamen ist noch da, der ist so ein bisschen der Odd Man Out. Ich weiß jetzt nicht, was der danach da macht, aber vielleicht zeigt der Myers Leonard, wie man irgendwie jagen geht oder sowas, damit er nicht mehr so aussieht wie Justin Bieber. Aber Spaß beiseite, sieht nicht so gut aus. Meinst du, es wird das schlechteste Team in der NBA dieses Jahr? Nee, das glaube ich nicht. Also das schlechteste Team kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube übrigens, Al-Farouq Aminu war der erste. Also an dem 1. Juli, als es dann mit der Free Agency losging, war er, glaube ich, der erste Vertrag der Free Agency, also irgendwie kurz nach 12 oder was, von deinen Jungs aus Dallas gekommen. Wenn wir uns mal die Starting Five angucken für nächstes Jahr, Damian Lillard, klar, wahrscheinlich CJ McCollum oder Jared Henderson auf der 2, Al-Farouq Aminu, Ed Davis und Mason Plumlee oder Myers Leonard. Weiß ich nicht. Also das schlechteste Team werden sie nicht, aber ich glaube, ja, Lottery auf jeden Fall. Für mich haben sie wahrscheinlich den zweitschlechtesten Record im Westen. Ja, ich meine, das Spacing ist auch halt einfach grausam, ne? Wenn du jetzt Lillard rausnimmst, der natürlich ein starker Shooter ist, CJ McCollum kann ganz gut auch treffen, wird aber wesentlich mehr Spielzeit bekommen, als er bisher in seiner Karriere bekommen hat. Also muss man mal schauen, wie da die Wurfquoten sein werden. Aber sonst, wenn Aminu tatsächlich auf der 3 spielen sollte, dann mit Davis und Plumlee, da machen doch die Gegner wahrscheinlich die Zone zu und sagen, ja gut, dann kommt auch einfach mal rein. Ich bin da nicht ganz so überzeugt von. Ich glaube, dass das ein ziemlich schlechtes Jahr sein wird. Übergangsjahr natürlich. Ich bin, wenn wir jetzt uns einen Spieler mal rausnehmen wollen, von dem wir sehr interessiert sind oder was zu sehen, was der macht, dann würde ich Noah Vonleh rausnehmen, der per Trade sozusagen eine Trade-Chip war, der von den Hornets kam, für im Gegenzug zu Nicholas Batum. Und da bin ich echt gespannt, ob er wirklich den Sprung machen kann. Da haben viele auch Berichterstatter und Reporter gesagt, hey, mal sehen, entweder das wird ein ziemlicher Steal und er wird sich zu einem tollen Spieler entwickeln. Ist ja letztes Jahr Rookie gewesen, also Sophomore jetzt im zweiten Jahr seiner Karriere. Und da gibt es ja meist einen großen Sprung bei einigen Spielern. Insofern mal schauen, ob er das schafft. Ja, bei mir ist es, also standardmäßig wäre es Damian Lillard. Ich glaube, Damian Lillard wird in dieser Saison, wir haben ja letzte Saison, wenn ihr euch erinnert, für die schon länger dabei sind, die Wetten gemacht. Wenn ich diese Saison eine Wette für Portland abgeben müsste, wäre Damian Lillard der Spieler mit den meisten Shot Attempts in der Liga in der nächsten Saison. Aber ich gucke besonders auf CJ McCollum, muss ich sagen. Ich weiß, die Preseason ist immer so, da muss man nicht so genau drauf gucken. Die Coaches experimentieren immer ganz freudig durch hin und her und versuchen neue Spielsysteme oder neue Jungs in den Kader zu etablieren. Aber CJ McCollum hat für mich eine ganz gute Preseason gespielt, beziehungsweise hat ganz gut ausgesehen. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass er viele Minuten auf der 2 kriegen wird, je nachdem, ob er sich mit Jared Henderson dann abwechseln muss. Und das wäre für mich, da müssen wir dann mal gucken, wie es da reden wir an gegebener Stelle dann nochmal drüber über Fantasy. Wäre vielleicht für mich, wenn er nicht viel kostet, so ein Fantasy-Sleeper, den man durchaus nehmen kann. Ja, also ich hätte es jetzt auch gedacht, okay, CJ McCollum sicherlich ein Fantasy-Pick wert. Du sagst es, wir werden da nochmal drüber sprechen, ein kleiner Teaser. Wir hatten uns schon überlegt, nochmal eine Fantasy-Liga aufzumachen diese Saison. Ich glaube, da hätten wir definitiv Bock drauf. Da halten wir euch dann auf dem Laufenden. Und noch ein letzter Teaser sozusagen. Wir haben jetzt schon einiges über die jungen neuen Spieler der Trailblazers gesprochen, wie zum Beispiel Aminu und dessen doch recht großen Vertrag. Wir haben da was auf der Homepage hochgeladen, nämlich hat Christoph Lenz, kleiner Shoutout, Hörer auch von uns, uns einen Artikel geschickt, der uns gefallen hat und den wir dann veröffentlicht haben. Der schrieb nämlich über unterschiedliche Verträge, die in der Offseason verteilt worden sind und ist sicherlich recht lesenswert. Könnt ihr einfach mal bei www.fromdowntown.de vorbeischauen. Genau, gibt's eine neue Ecke, heißt aktuell Working Title, noch Post von euch. Mal gucken, ob wir das so lassen, aber wenn ihr Bock habt, über irgendwas zu schreiben, euch irgendwas aufgefallen ist, schickt uns den Text zu an podcast@fromdowntown.de und dann können wir das da hochladen. Ja, also, dann, ich habe mich ja gerade relativ weit aus dem Fenster gelehnt, dann sag du doch erstmal deinen Record oder dein Over-Under oder wie du willst für die Portland Trailblazers in diesem Jahr. Over-Under würde ich jetzt mal sagen bei den Trailblazers 20 Siege. Okay. Ich habe ist schon steep, aber ich glaube vielmehr sagen wir 22 over under und ich würde vielleicht wahrscheinlich das under nehmen. Okay, ich nehme 25 und nehme das under, weil der Drop, also von 51 auf 25, tiefer bringe ich nicht übers Herz. Das ist riesig. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ob 22 oder 25, es wird auf jeden Fall reichen, um einen der katastrophalsten Records in der NBA zu haben. Ja, gut, interessant wird, sich ohnehin die Northwest Division anzuschauen, ist nämlich das totale Gegenteil von der Southwest, wo letztes Jahr das schlechteste Team in Anführungsstrichen 45 Siege hatte. Mhm. In der Northwest hast du dann, wir werden nachher über die Teams sprechen, dann noch die Denver Nuggets und die Minnesota Timberwolves. Also da riecht's übel. Ja. Es stinkt in der Division. Ja, aber gehen wir, wir versuchen mal die Überleitung so charmant wie möglich hinzukriegen, dann gehen wir mal zu dem zweiten Team der Division, die auf gar keinen Fall stinken werden, jedenfalls meiner Meinung nach. Das sind die Oklahoma City Thunder. Letztes Jahr ein Rekord von 45-37, geschuldet natürlich dessen, dass vor allem ihr Superstar-Spieler Kevin Durant lange Zeit verletzt war und Russell Westbrook, ich glaube, am Ende der Saison dann irgendwie versucht hat, den Karren noch in die Playoffs zu schiffen mit 10 Triple-Doubles oder was er da in den letzten 15 Spielen abgerissen hat. Das soll natürlich dieses Jahr alles anders werden und ich glaube, das wird auch ein bisschen anders aussehen. Was meinst du? Ja, ich glaube auch. Ich denke, dass sie primed sind, wirklich einer der Top-3 Contender zu sein oder Top-4 Contender, wenn nicht im Westen, dann sogar auch, oder nicht nur im Westen, sondern sogar in der gesamten NBA. Den Kader dazu haben sie. Ist klar, es gibt ein paar Fragen, aber sie sind schon fast auf jeder Position ein, zwei Leute tief besetzt, können unterschiedlich spielen, groß, klein, wie wir es ja letztes Jahr gesagt haben, auch klein, groß, also mit halt mit sehr großen Leuten Smallball zu spielen, wenn dann zum Beispiel Kevin Durant dann auf die 4 geht oder eben sogar auf die 5. Und ja, sie haben auf jeden Fall einen sehr tiefen Kader, ne? Auf der 4 mit Ibaka und Collison, grundsolide Verteidiger oder mehr noch sehr, sehr gute Verteidiger und dann eben auf der Center-Position mit Kanter, mit McGarry haben sie einige Leute, die dann eher dafür zuständig sind, den Ball in den Korb zu tun. Über Kanter haben wir schon mal gesprochen. Es gibt noch ein ziemlich schwarzes Schaf in dem Team, was mich jetzt betrifft. Ich bin kein großer Dion Waiters-Fan und werde das auch nie werden. Und das ist wirklich auch die Achillesferse meiner Ansicht nach des Teams. Du hast auf der 2 entweder halt Shooting mit Anthony Morrow oder halt Defense mit Andre Robertson. Aber was sie wirklich bräuchten an dem Fall wäre halt tatsächlich ein Wesley Matthews oder so, der ein bisschen was von beiden kann, weil so müssen sie sehr viel wechseln. Und das kann dann doch dem Isolationsbasketball oder diesem Isolationsbasketball, den sie letzte Saison noch sehr verfallen waren, dann fördern, dass eben Westbrook oder Durant einfach nur den Ball in der Hand haben und dann irgendwas machen müssen und dass da nicht so viel Setplays gespielt werden können. Ja, ich bin mal überhaupt gespannt, wie es mit den Setplays aussieht jetzt vor OKC. Da hast du ja letzte Woche in unserem kleinen Teaser schon mal was zu gesagt, wie es da mit dem neuen Coach aussieht, aber du hast schon recht, also Dion Waiters hatte in Cleveland ja immer das Problem, dass er neben Kyrie Irving die Second Banana spielen musste. Wenn ich mir jetzt die Starting Five angucke, dann muss er die Fifth Banana spielen sozusagen. Also er steht auf jeden Fall in der Rang- und Hackordnung hinter Westbrook, Durant, Ibaka und Kanter, auch was die offensiven Plays angeht, die für ihn gelaufen werden. Was sie gut gemacht haben, finde ich, ist, das war ja schon in der letzten Saison eigentlich mit DJ Augustine einen sehr soliden Backup für Westbrook geholt und dann mit Cameron Payne jetzt im Draft nochmal einen Point Guard gezogen, der da nochmal ein bisschen mehr Tiefe reinbringt. Ich fand letztes Jahr zum Beispiel, was jetzt die Tiefe des Teams angeht, auf der Small Forward Position hatte Kyle Singler ganz gute Momente bei den Detroit Pistons. Der würde jetzt wahrscheinlich dann ein paar Minuten kriegen, wenn Kevin Durant sich hinsetzt. Nick Collison und Steven Adams auf der 4 und auf der 5 als Backup hatten sie in der letzten Saison schon, genau wie Mitch McGarry dann. Also ich verspreche mir einiges von den Oklahoma City Thunder. Wie gesagt, mit dem neuen Trainer muss man mal gucken, wie sich das so eingroovt, aber gebe dir recht, wenn ich eine Schwachstelle in dem Team ausmachen müsste, dann wäre es die 2. Ja, also ich denke, Scott Brooks hat da nicht den besten Job gemacht, was so die Herangehensweise von der taktischen Seite, vom Taktikbrett betrifft. Deshalb glaube ich, bin ich eigentlich zuversichtlich, dass das jetzt nur besser werden kann. Natürlich, das muss man jetzt erwähnen, es wird in jedem Artikel über OKC erwähnt, es ist das viel erwähnte Vertragsjahr von Kevin Durant. Er kann also Free Agent werden nächstes Jahr. Und da werden natürlich jetzt alle Augen drauf sein. Das ist natürlich auch noch ein weiterer Faktor, dass wenn es dann vielleicht nicht läuft, ein paar Spiele verloren werden, dass dann da ganz schnell die Kritiker am Start sind und sagen, dass er die Franchise verlassen wird. Mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Ja. Aber ich glaube, sie werden definitiv eine sehr gute Saison spielen und ganz oben mit dabei sein. Ja, das glaube ich auch. Also der größte Schatten, der über dem Team hängt, glaube ich, ist die Gesundheit. Und wenn das in dieser Saison, ich meine, so viel Pech wie letzte Saison kann man eigentlich nicht nochmal haben, wenn das in dieser Saison einigermaßen stimmt, dann rechne ich auch damit, dass das Team in den obersten Plätzen mit dabei ist. Ja, dann Over-Under, beziehungsweise Prediction von deiner Seite für OKC? 54. Min. Ja, würde ich sogar als Over-Under nehmen. 54. Also ich glaube schon, dass sie nochmal wesentlich besser sein werden als nächstes Jahr. Ja. 54 letztes Over Jahr. Oder 54 Under? Ich gehe Over. Ich sag 56 würden sie schon schaffen, so in der Art, also wenn sie denn fit bleiben. Liegen wir gleich auf. Ich habe nämlich 55 als mein Over-Under. Ja, ist ein bisschen Glaskugel, also ob es jetzt dann 54 werden oder 56, Tendenz auch eher das Over. Ja, also ich meine, du hast halt da auch die Divisions, ne? Du spielst halt recht regelmäßig nicht nur den Osten, sondern dann auch die schwächsten Teams aus dem Westen, das muss man halt so sagen, ganz klipp und klar, dass eben Minnesota, Portland und Denver dann nicht sonderlich viel machen werden dieses Jahr. Ja, genau so sehe ich das auch. Okay. Kommen wir zum All-NBA-Hype Team, ebenfalls was die NBA Nerds betrifft. Ich glaube, das war so ein bisschen die Darling-Story letztes Jahr. Nach der All-Star-Break waren nämlich die Utah Jazz, glaube ich, das zweitbeste Team vom Record in der gesamten Liga. Haben also einiges an Fahrt gewonnen gehabt. Das lag unter anderem an den vielen jungen Spielern, dem Stifletower Rudy Gobert, aber auch Gordon Hayward, der gezeigt hat, dass er wirklich ja, ein bisschen auch diese Rolle als Franchise-Spieler nehmen möchte. Ich glaube, er muss immer noch ein bisschen reinwachsen, aber er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er die Last schultern kann und auch möchte. Insofern sehr, sehr spannendes Team. Bin ich mal gespannt, wie es da laufen wird dieses Jahr. Kleiner Sidepot direkt für dich am Rande. Rudy Gobert wird die Liga in Blocks anführen. Ja, oder nicht? Ja, könnte gut sein. Sergi Barker wird, glaube ich, was damit reden. Ja, aber diese Kraken, Hände, Kranwagen, Arme von Rudy Gobert, also Wahnsinn. Also das, die Entwicklung, die er im letzten Jahr gemacht hat. Übrigens, das müssen wir bei den Utah Jazz natürlich sagen, wer ist denn sein Backup? Ein Deutscher. Tibor. Bin ich mal gespannt, wie das in den Minuten sich wieder, oder wie sich das in den Minuten niederschlagen wird, aber ja, ich glaube, Rudy Gobert wird, also ich weiß gar nicht, was reicht denn an Total Blocks, um die Liga anzuführen? Vielleicht so 400 oder so? Wenn man mal so zwei... Total Blocks? Nee, 400 wäre ja schon was 4 pro Spiel. Also ich glaube, so... Nee, so was ist denn, mal so, was ist denn der Schnitt dann? 3? Also ich glaube, letztes Jahr hatte Hassan Whiteside hatte so knapp 3 im Spiel. Ja. Ja, stimmt. Das ich würde sagen, mit 2,8 oder so kannst du das schon anführen. Also sagen wir so... Ja, jetzt müssen wir rechnen. Ja, du hast uns in eine schlechte Ecke manövriert. Ungefähr 300 Blocks wahrscheinlich. Verdammt. Nee, es also kann definitiv sein. Wird schon einige Äpfel vom Baum pflücken. Ja, gucken wir uns die Starting Five mal kurz an. Das wird dann Trey Burke. Dante Exum hat sich ja leider verletzt, beziehungsweise wird erstmal längere Zeit ausfallen. Dann Alec Burks, Gordon Hayward, Derek Favors und Rudy Gobert. Gordon Hayward für dich ein All-Star-Kandidat? Im kommenden Jahr? Also er ist auf jeden Fall der Spieler in dem Team, der es dann im Zweifel verdienen würde, je nach Record dann eben auch. Das muss man sich immer angucken. Du hast natürlich einige sehr, sehr gute Flügelspieler jetzt gerade im Westen. Da müsste man schauen, wen man dann rausnimmt. Da du da jetzt allein mit Durant schon Lock hast, jetzt auf der Small-Forward-Position. Insofern müsste man schauen, ob er das weiterhin so hochhalten kann. Letztes Jahr hat er auf jeden Fall, wie ich eben schon sagte, definitiv einiges gezeigt und hat das volle Paket gehabt, auch was in der Verteidigung betrifft, hat einen Game-Winner gegen Cleveland geworfen, at the buzzer. Das war auf jeden Fall ein Moment, wo man sieht, dass der Spieler auch wächst mit seinen Aufgaben. Aber player to watch tatsächlich für mich ist Rodney Hood, der letztes Jahr, weil Alec Burks auf der 2 verletzungsbedingt fast die gesamte Saison oder sogar die gesamte Saison dann ausgefallen ist, viel Spielzeit bekommen hat, war Rookie letztes Jahr und hat auch einen sehr schönen Schuss und ich denke, das ist ein spannender Spieler. Ja, hätte ich auch. Also ich hätte auch Alec Burks genommen oder eben Trey Burke. Aufgrund der Verletzung von Dante Exum wird ihm dann jetzt die 1 gehören in dem Team und da bin ich mal gespannt, ob er seinen Vorschusslorbeeren, die er damals im Draft gekriegt hat, jetzt wirklich alle Ehre machen kann, beziehungsweise das Team auch so ein Stück weit führen kann neben Gordon Hayward, aber ich würde auch sagen, einen der beiden sollte man genauer unter die Lupe nehmen. Ja, also ich weiß nicht, die Front Office hat ja schon gezeigt, dass sie jetzt nicht so viel Vertrauen in Burke hatten. Ein Jahr, nachdem sie ihn gedraftet haben, kam Dante Exum zum Team und wurde in der ersten Runde recht hoch gedraftet. Das zeigt natürlich schon, dass sie jetzt nicht ihn als Starter unbedingt ansehen, zumal Exum dann auch auf der 1 Starter war im vergangenen Jahr nach relativ kurzer Zeit. Da wird er jetzt so ein Make-or-Break-Year haben. Also da haben wir eine kleine Rubrik, da werden wir wahrscheinlich nochmal über ihn sprechen jetzt die nächsten Wochen. Und ich bin gespannt, ob er es schafft, bin da allerdings ein bisschen kritisch. 38-44 war der Rekord im letzten Jahr. Was sagst du für nächstes Jahr? Ich sag, Over-Under ist 500, ist 41. Ich weiß nicht, ob so viel, so schnell so viel höher gehen kann. Sehr dünnes Team. Insofern bin ich mir nicht sicher. Ich habe mein, also 41 und niedriger, oder was wäre deine Tendenz? Also 41. Ich würde sogar bei 41 eher bleiben, so um 500 rum. Also ich glaube nicht, dass sie so viel besser sein werden. Die Playoffs sind noch nicht drin, meiner Ansicht nach. Nee, meiner Ansicht nach auch nicht. Also vor allem, wie gesagt, weil sie so jung sind. Deswegen habe ich meinen Over-Under genau da, wo sie im letzten Jahr gestanden haben, nämlich bei 38. Und ja, würde da okay, auch eher Tendenz, weil der Westen eben so ultra stark ist, Tendenz die anderen nehmen. Ja. Gut, die Frage da wieder ist, ne, wie viele Teams in der Division auch schlechter geworden sind. Bei den Trailblazers und den Nuggets kann man es definitiv sagen. Bei den Timberwolves ist das eine Ansichtssache oder vielleicht eher so eine grundlegende Sache der Minnesota Timberwolves. Aber gut, ich glaube, man kann es vertreten, ja. Sehr gut. Okay. Dann Die Denver Nuggets haben 30 Siege eingefahren letztes Jahr. Sicherlich auch eine enttäuschende Saison für das Team aus der Mile High City. Ich weiß nicht, wir können natürlich auch direkt anfangen mit den Abgängen und Zugängen. Hast du die gerade da? Ich muss ja gerade mal schauen. Ja, lass uns direkt mit Ty Lawson anfangen. Ich glaube, das war der prominenteste Name, der das Team verlassen hat. Natürlich quasi im Wechsel, weil sie Emmanuel Mudiay gedraftet haben. Ich weiß gar nicht mehr, an welcher Stelle. Ich glaube, an 7 haben sie gedraftet. Ab Platz 4 habe ich quasi nicht mehr zugeguckt. Weil du geweint hast? Weil so laut geboot worden ist, als wir Porzingis gezogen haben. Deswegen habe ich nichts mehr verstanden. Okay. Also Ty Lawson, natürlich der Kopf des Teams noch im letzten Jahr, ist dann nach Houston verschifft worden und soll jetzt da angeblicher wie ein Chorknabe bzw. Pfadfinder dem Alkohol abgeschworen haben und sich vorbildlichst ins Team eingefügt haben. Das war ja in Denver letzte Saison dann nicht so sehr der Fall. Aber Emmanuel Mudiay, glaube ich, ist noch, man hat ja vor dem Draft gesagt, man wusste nicht genau, so ein bisschen Wundertüte, was man von ihm erwarten kann, weil er vorher in China gespielt hat. Ich glaube, er ist noch ein bisschen raw. Ich glaube, es wird sein Play wird zu sehr vielen Turnovers führen, ehrlich gesagt, aber er ist natürlich jemand, der unheimlich gut cutten kann, hat quasi einen Körper wie ein Small Forward. Ich glaube, seine Assist-Zahlen jetzt in der Preseason waren auch schon relativ hoch. Also ich glaube, da haben sie dann genau den richtigen Switch hingekriegt von Ty Lawson zu einem sehr schnellen und sehr kräftigen Point Guard in Mudiay. Auf der oder beziehungsweise auf seiner Position wird er dann von einem Veteranen unterstützt. Jamir Nelson wird seinen Backup bilden. Ansonsten, um die Starting Five dann mal abzurunden, Randy Foy wird wahrscheinlich auf der 2 spielen, Danilo Gallinari oder Wilson Chandler auf der 3, Kenneth Reed auf der 4 und Jusuf Nurkić, um den sie so ein bisschen das Team zusammen mit Mudiay wahrscheinlich aufbauen wollen, auf der 5. Wenn ich jetzt ein bisschen nicht unbedingt naheliegende Metapher benutzen möchte oder bemühen möchte für das Team, ich würde sagen, die Denver Nuggets sind so wie eine Tofu-Bratwurst. Ja? Sie sind etwas, oder sie versuchen etwas zu sein, was sie tatsächlich nicht sind. Und dadurch sind sie nicht wirklich irgendwas. Also entweder du bist Tofu oder du bist eine Bratwurst. Um meine Hieroglyphen jetzt zu beenden, entweder du bist ein Team, was gewinnen möchte, oder du bist ein Team, das im Rebuild ist. Dieses Team ist so ein bisschen beides oder möchte beides sein. Mit ein paar jungen Spielern, aber dann halt eben auch Leuten wie Chandler, Wilson Chandler, Danilo Gallinari, oder auch Randy Foy, die nicht unbedingt in ein Team passen, das wächst, das jung ist. Wilson Chandler nicht umsonst derjenige gewesen, der jedes Jahr von zur Trade Deadline genannt wird, ob er denn mal zu einem Contender wechselt, weil er das letzte Piece sein könnte. Didn't happen. Also ich weiß nicht, ich bin nicht wirklich überzeugt von dem Team, genauso wenig wie ich auch nicht überzeugt bin von Emmanuel Mudiay. Du sagtest es, ich meine, er wird die Liga in Turnovern anführen. Fragliche Ehre. Kenneth Reed ist immer noch derselbe Spieler, der in die Liga gekommen ist, hat sein Spiel nicht weiterentwickelt. Ich glaube, ich habe einen Stat gehört. Er dribbelt zu 90% seiner Post-Ups beziehungsweise seiner Isolations. Das heißt, er kann einfach nicht werfen und versucht dann immer irgendwie in die Zone zu ziehen. Sehr, sehr limitierter Spieler. Ich bin großer Fan von Gallo, aber das war es eigentlich auch schon. Also ich glaube nicht, dass das so groß gute Saison wird für ihn. Ja, ich finde es auch ein Stück weit, wie du schon sagst, also Tofu-Bratwurst finde ich übrigens überragender Vergleich, weil das passt halt wirklich, weil es halt so inkonsequent auch ist. Also wenn ich doch auf Nurkic oder Mudiay setze, dann verlängere ich nicht Wilson Chandler. Und dann, okay, das haben sie schon davor das Jahr gemacht, aber dann sind halt auch irgendwie 50 Millionen für Kenneth Reed in den Wind geschossen. Den haben sie ja dann letztes Jahr versucht, noch krampfhaft zu verschiffen, hat natürlich nicht geklappt, weil, wie du schon sagst, Isolation und Kenneth Reed sollten eigentlich zwei Wörter sein, die nie im gleichen Satz fallen. Deswegen, also ich finde den Kader, der Kader, ja, wie du, ja, nicht Fisch, nicht Fleisch, Tofu, Bratwurst passt eigentlich ganz gut. Ich mag Danilo Gallinari auch noch aus New York-Zeiten. Ich glaube, ein sehr vielseitiger Spieler, aber auch immer in den letzten Jahren vom Verletzungspech geplagt. Ja, Denver wird es schwer haben, das glaube ich auch. Ich gucke jetzt noch mal gerade, was. Hat übrigens ein Restaurant in New York, Gallo. Geil. Musst du mal ausprobieren. Du sagst doch, du bist mal da. Ich glaube, der hat einen Italiener. Ja. Also check das mal aus. Ich habe mal ein Video gesehen, wo er dann in New York rumhängt und in der Offseason ein bisschen an Essen geht und einfach ein bisschen quatscht und Gallo-Dinger macht. Also sehr witzig. Ja, ich bin in ein paar Wochen bin ich tatsächlich da und werde mir, so Gott will, dann auch wieder mal ein Spiel im Garten angucken können. Schauen wir mal. Aber wenn ich was zu essen brauche, dann schaue ich bei Gallo vorbei. Ja, oder ruf halt bei Geoffrey Lovern an, weil sie haben natürlich noch den Spieler mit dem besten Namen der ganzen NBA. Das stimmt. 30-52 war es im letzten Jahr. Ich gehe auf 27. Meh. Ja, hört sich eigentlich ganz gut an. Wird auf jeden Fall weniger werden. Das steht definitiv fest. Ja, ich weiß nicht, ob Portland oder Denver trauriger wird. Insofern, bei Portland hatte ich 25, hier sage ich 27. 27 under ist mein Ding. Ja, ist schwierig. Ist eine gute Zahl. Ich würde nämlich fast sagen, genau 27. Tue ich mich schwer, jetzt drüber oder drunter zu sagen. Ich sage drüber, weil sie in der ersten Hälfte vor der Trade-Deadline, bevor sie Chandler und Gallo traden, dann noch ein paar Spiele gewinnen. Interessant. Ja gut, okay. Ach so, Player to Watch haben wir ganz vergessen bei Denver. Ja, ich glaube Mudiay, oder? Also wenn sie jemanden entwickeln müssen, dann ist Mudiay und Nurkic werden die beiden Jungs, die ich rausziehen würde, weil von Gallinari, von Randy Foy und von Wilson Chandler weiß man eigentlich, was man kriegt. Ja, ich nerd ein bisschen rum. Nikola Jokic, Rookie, kam aber rüber, ist schon ein bisschen erfahrener. Eurobig und mag ich gern. Er hat auch bei der Eurobasket mitgezockt, soweit ich weiß, und interessanter Spieler. Okay, cool. So, letztes Team aus der Division, das sind die Minnesota Timberwolves, denen du letztes Jahr den Spitznamen Factory of Sadness gegeben hast. Yes. Der Record 16-66, da mache ich mich jetzt nicht drüber lustig, denn die Knicks hatten 17-66. Ja, größte Off-Season-Signing beziehungsweise die größte Verstärkung kam natürlich aus dem Draft in Form von Karl Anthony Towns, den sie an Number One gepickt haben, weil andere Teams so blöd waren und am Ende noch ein paar Spiele meinen, gewinnen zu müssen. ja, ansonsten ist es im Grunde das, was sie letztes Jahr schon hatten, also Andrew Wiggins, Kevin Garnett haben sie natürlich noch dazu bekommen als Routinier auf der 4. Ricky Rubio ist wieder fit und Kevin Martin bzw. Zach LaVine werden sich die Minuten auf der 2 teilen. Witzig, dass sie als Veteran den Professor geholt haben. Andre Miller soll Ricky Rubio zeigen, wie man ein Team führt bzw. wie man ein Spiel leitet. Ich weiß nicht, ob Andre Miller genau der Richtige ist, um Ricky Rubio auch zu zeigen, wie man wirft, aber das muss man vielleicht an anderer Stelle mal gucken. Genauso wie Tayshaun Prince, den sie sich wahrscheinlich ebenfalls geholt haben, um Andrew Wiggins ein bisschen zu coachen. Also sie haben, glaube ich, sowohl die jüngsten Spieler der NBA als auch die ältesten Methusalems der NBA sich in den Kader geholt. Ja, ich versuche jetzt mal, also zunächst zum Basketballerischen, das Team stinkt. Du kannst also gerne nochmal über das Sportliche reden, aber ich wollte jetzt nochmal kurz, das weiß ich nicht, das über die... sowohl in Düsseldorf als auch bis nach Shanghai. Ja, also es ist sehr, sehr unangenehmer Geruch, der von diesem Team ausgeht. Und ich wollte ein bisschen über Front Office Arbeit reden. Macht auf den ersten Blick, wie du eben gesagt hast, nicht wirklich Sinn, da jetzt Leute reinzuholen wie den Professor oder Tayshaun Prince, Kevin Garnett. Gut, klar, Feel Good Story, ist wieder zu Hause, wird seine Karriere da beenden. Aber ich muss auch gleichzeitig sagen, aus der Sicht der jungen Spieler ist das wirklich ein Move, der für die jungen Spieler wie Towns, dann aber auch natürlich Wiggins und Zach LaVine viel Gutes bringen kann. Wenn du in deinen ersten Jahren wirklich erfahrene Veteranen hast, und das sind ja wirklich die Creme de la Creme, der Veteranen im eigentlichen Sinne, also das sind Good Citizens, wie die Amis so gut sagen, ja, Tayshaun Prince hat nie irgendwas falsch gemacht, und Andrew Miller ist 85 Jahre alt und spielt immer noch in der NBA. Deshalb finde ich das echt ganz gut, dass sie die Leute holen, einfach um so ein bisschen als Mentoren den jungen Spielern die zur Seite zu stellen. Basketballerisch macht das sehr, sehr limitiert nur Sinn. Gleichzeitig würde ich es aber ein bisschen verteidigen wollen. Das Team wird trotzdem in keine Richtung gehen. Du hast noch so Leute wie Damian Rudess, der sich nicht durchsetzen konnte in Indiana. Du hast den ehemaligen First-Round-Pick mit Anthony Dennett nicht mehr im Team. Den hast du aus dem Team geworfen, sozusagen, gewaved. Also ich weiß nicht, Pekovic macht da nicht so viel Sinn jetzt mit Towns und Jang auf der Center-Position. Also sehr, sehr unfertiges Team. Also Good Citizen, ja, das wäre der letzte Spitzname, den ich Kevin Garnett geben würde. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Ja, nein, natürlich, aber mit Prince. Genau. Player to watch. Ich finde es schade, dass wahrscheinlich Giorgio Deng in der Rotation weit zurückfallen wird hinter Karl Anthony Towns und Pekovic. Das wäre nämlich jemand gewesen, wo ich sage, okay, das kann man sich nochmal angucken, wie er sich entwickelt. Das ist bestimmt ganz spannend zu sehen. Er hat ein oder andere Talent, was er für die NBA mitbringt, womit er seine Position wahrscheinlich womit er rechtfertigt, auch die nächsten Jahre in der NBA zu spielen. Aber da werden seine Minuten jetzt wahrscheinlich weniger werden. Shabazz Muhammad wäre vielleicht noch so ein Fall, den man sich auch genauer angucken könnte. Er wird sich dann, Tayshaun Prince, sind wir mal ehrlich, wie viel wird er spielen? Unter 10 Minuten? Wahrscheinlich wird er nur irgendwie Andrew Wiggins im Training ein paar Backpfeifen geben und ihm sonst gut zureden und gucken, dass er jedes Mal einen Anzug zu den Pressekonferenzen trägt. Aber Shabazz Muhammad wird mit Sicherheit Minuten auf der 3 kriegen, und das wäre so ein Spieler, den ich gerne verfolgen würde. Ich sag nur, dass Tayshaun Prince hier sehr gefährlich in China leben würde, weil die lieben Oktopusse, und als zertifizierte Krake würde er da sehr gefährlich leben, dass er nicht auf den Grill geworfen wird. Ja. Just saying. Tayshaun Prince und Rudy Gobert hätten wahrscheinlich bei den Mädels in Shanghai den Überschlag. Die würden hier gar nicht durch die Türen passen. Ja. Wer ist dein Player to watch? Mein Coach to watch. Sie haben keinen Coach. Das ist natürlich eine sehr tragische Geschichte. Deshalb in dem Sinne, der Trainer der Timberwolves, Flip Saunders, ist indefinitely erstmal nicht mehr beim Team, weil er an Krebs erkrankt ist. Und das ist natürlich ein sehr, sehr wesentlicher Punkt. Insofern bin ich jetzt mal gespannt. Ich bin da gerade gar nicht informiert, ob sie schon Interimscoach haben oder wie das da jetzt aussieht. Aber insofern, das ist natürlich ein Moment, wo du nicht unbedingt deinen Coach verlieren möchtest. Jetzt gerade in dieser wichtigen Anfangsphase der Saison musst du zusehen, dass dein Team eine Spielphilosophie entwickelt, und ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig sein. Drüber oder drunter? Also über dem Rekord der letzten 16. 16. Ich gehe auf ein... Ah, 16 ist schon arg schlecht. Ja, 16 ist halt genauso scheiße wie letztes Jahr. Also ich habe mir 19 und under aufgeschrieben, weil ein fitter Ricky Rubio und Karl Anthony Towns für 2-3 Siege mehr wahrscheinlich gut sind, denke ich. Ein sehr, sehr übel riechendes Team. Ja, ich muss hier auch gleich mein Fenster aufmachen. Aber hört sich vernünftig an. Weiteres Rebuild-Jahr, die Jungen Spieler müssen zeigen, was sie können. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass Zach LaVine J.R. Smith 2.0 wird, viel springen kann, aber sein Spiel nicht wirklich weiterentwickeln wird. Mal schauen. Ja. Wir sind durch mit der Division. Wenn wir es so lassen wie jetzt in unserer Over-Under-Predictions, dann wird OKC allen davonrennen, gefolgt von, wenn ich das hier richtig sehe, Utah, dann ja, und dann wird's halt hässlich. Denver. Dann wird's halt hässlich, genau. Denver, Portland und Minnesota. Sehr gut. Ja. Dann einziges Playoff-Team, nur ein Playoff-Team. Stimmt. Haben wir drin. Stimmt. OKC, ja. Auf jeden Fall. Dann switchen wir in die Pacific Division, würde ich sagen, oder? Ja, das wird stärker, ja, sehr gerne. So. Mit den Champs, ganz mit genau. den Golden State Warriors, die ja fast schon historisch waren, was die Offensiveffizienz betrifft, haben die schnellste Pace gespielt in der Liga, 110 Punkte pro Spiel, abartig, 10 Punkte Differenz, haben nur 99 eingeschenkt bekommen pro Spiel, haben dementsprechend sehr, sehr viele Teams aus der Halle geschossen, Spiele früh entschieden. Das ist natürlich auch sehr wichtig im Hinblick auf die Playoffs, dass sich dann Spieler ein bisschen ausruhen können, sind natürlich auch ein wahnsinnig tiefes Team und sicherlich zu gerechtfertigt eines der Top-Favoriten für die nächste Saison, richtig? Ja, total. Also gegen die Champs zu wetten ist sowieso immer schwierig, finde ich. Und vor allem gegen den MVP zu wetten, Steph Curry, ist dann noch ein bisschen schwieriger. Und dementsprechend, weil es ja letzte Saison so gut gelaufen ist, und wir haben das ja letztes Jahr schon gesagt, also Steph Curry hat, glaube ich, 14 Mal das vierte Viertel gar nicht gespielt, weil Spiele eben relativ früh entschieden waren. Dementsprechend ist da ein Rekord von 67-7 bei rumgekommen. Und im Zuge dessen haben sie auch gar nicht viel gemacht in der Offseason. So, never change a winning team, die alte Floskel aus der englischen Premier League genutzt und das Team in seinen Grundzügen auch so gelassen, wie es war. David Lee, der natürlich in der letzten Saison schon keine riesige Rolle mehr gespielt hat, abgegeben, der ist nach Boston gegangen und ich glaube, die größte, ja sagen wir mal, die größte Aufgabe in diesem Sommer war, den Vertrag von Draymond Green zu verlängern, der ja Free Agent war, und das haben sie gemacht. Insofern, der Core des Championship-Kaders ist auf jeden Fall noch erhalten geblieben und wird meiner Meinung nach auch dafür sorgen, dass sie in den Playoffs, müssen wir mal abwarten, weil wie gesagt, der Westen ist so brutal, da kann man das gar nicht genau voraussagen, aber in der Regular Season werden sie mit Sicherheit wieder unter den ersten Teams sein. Ja, sehe ich auch so. Ist einfach eingespielt. Du hast in Steve Kerr einen sehr, sehr guten Offensivcoach und die Defensive läuft natürlich auch, wenn du einen der Top 5 Defensivcenter der Liga hast, einen extrem guten Backup-Center dann noch, dann hast du wahrscheinlich den besten Small Power Forward, wenn du so willst, defensiv in Draymond Green in der Liga, dann hast du einen Edelverteidiger Iggy und dann eben noch Klay Thompson. Also ich meine, das ist schon ein Embarrassment of Riches, die da bei Golden State unter Vertrag stehen. Insofern, ja, ich meine, wir haben sehr viel Basketball von Golden State gesehen. Ihr wisst es alle, wie schön sie spielen, wie die Dreier regnen im Valley. Insofern, ja, glaube ich, dass sie ganz vorne mit dabei sein werden. Ja, und wie gemacht für die Regular Season, einfach die Tiefe des Kaders. Also, wenn man sich nur die erste Geige kennt, ihr Curry, Thompson, wahrscheinlich Iguodala, Draymond Green und Andrew Bogut, aber wenn man sich dann nur die zweite Garde anguckt, Sean Livingston, vielleicht Barbosa, Harrison Barnes, Maurice Bates und Festus Ezeli, das ist schon aller Ehren wert. Also, ich glaube, da wird wieder ein riesiger Rekord bei rumspringen. Mein Player to watch in diesem Jahr wäre Festus Ezeli, ehrlich gesagt. Andrew Bogut wurde aufgrund der Systemumstellung, als sie dann gegen Cleveland viel Smallball gespielt haben, oftmals nicht so sehr berücksichtigt, beziehungsweise, wenn wir uns mal zurückerinnern, da gab es dann dieses, in der Serie gegen Memphis, zum Beispiel diese taktische Nuance, dass er Tony Allen verteidigt hat. Insofern Festus großartig, ja, hat super gut geklappt. Festus Ezeli wird meiner Meinung nach noch ein paar mehr Minuten bekommen und wäre in einem Kader, der von All-Stars, Defensive Players und Sixth Men of the Year gespickt ist, wäre der, auf den ich am meisten gucken würde. Ja, kein schlechter Pick. Wird auch definitiv einiges an Geld bekommen nächstes Jahr, obwohl er recht wenig Minuten gespielt hat bislang, aber er ist halt einfach so viel wert. Ach, ich weiß nicht. Ich muss Stephen Curry nehmen. Wir haben ihn den Spitznamen genannt. Er macht die Telefon-Games. Wenn ihr letztes Jahr dann schon mit dabei wart, wisst ihr, was ein Telefon-Game ist? Das ist, wenn ein Spieler heiß läuft und du den Buddy anrufen musst und sagst, hey, schalt League Pass ein, geh ins Internet, Fang schon mal an, ein YouTube-Video zu schneiden in Echtzeit, weil es so schön anzusehen ist, wie er eben die Defensiven auseinandernimmt. Das hat er jetzt auch in der Preseason gezeigt. Und deshalb muss ich ihn nehmen. Er ist sicherlich einer der spannendsten Spieler der Liga. Auch wenn ich ihn nicht als meine Loyalität nicht total bei ihm liegt, aber gut. Apropos Telefongame, wann laufen eigentlich die Spiele bei dir? Also du bist morgens. Du bist ja 6 Stunden vor, ne? Oder? Sieben jetzt schon. Okay. Erst bald 7. Sorry, in Deutschland wird dir die Uhr umgestellt. Hier wird die Uhr nicht umgestellt. Deshalb, ja. Ach krass, ja gut. Nee, die laufen morgens. Also müsste man schauen. Solange ich jetzt noch auf Arbeitssuche bin, ist das für mich okay. Aber danach muss ich dann auch Ende zusammenpassen. Okay. Dann bitte nimm ein bisschen Rücksicht bei den Telefon-Games von Steph Curry auf mich. Wahrscheinlich liege ich dann nämlich noch im Bett. Spoiler Alert. Ja, stimmt. Gut, insofern meinst du Over Under 63? Over oder Under? Under. Under 63. Ja, mein Over-Under wäre 60. Und das Over. Ja, also ich. Und das ist schon sehr, sehr gut. Ja, also 67 also ich, war halt über. Also es hat halt jedes Rädchen ins andere gegriffen. Und man muss ja auch mal sagen, vom Verletzungspech sind sie weitestgehend verschont geblieben. Irgendeinen kleinen Bump in the Road, wie man so schön sagt, wird es wahrscheinlich in diesem Jahr geben. Aber der Kader ist so talentiert, dass es für 60 Siege reichen wird. Ich würde dann ein leichtes Over nehmen, vielleicht von 61 oder so. Ja, Fun Fact, kurz noch. Du sagst, es war eine historische Saison und schau dir jetzt mal bitte den Kader an. Weißt du, wer übrigens auch 67 Spiele gewonnen hat? Nicht allzu lang her. Die Dallas Mavericks nämlich, als sie Erster waren und tatsächlich gegen den 8-Platzierten die Golden State Warriors rausgeflogen sind. Und weißt du, wer da bei uns überall alles im Team gespielt hat? Eric Dampier, Desejana Job, Jerry Stackhouse, Josh Howard war mit Abstand der zweitbeste Spieler. Es war halt eine pure Katastrophe, der Kader. Das jetzt nur mal im Hinblick, wenn jetzt irgendwie mal irgendwann zum angemessenen Zeitpunkt Dirk Nowitzkis Karriere Revue passieren lässt, dass er mit diesem Mistkader es tatsächlich hinbekommen hat. Ja, dieser Kader erinnert mich so ein bisschen an die WM 2002, als Michael Ballack mit Carsten Janka und Gerald Osamoa und wem auch immer ins WM-Finale einziehen musste. Das deutsche Team bestand damals tatsächlich nur aus Oliver Kahn und Michael Ballack. Sie hatten auch zu zweit spielen können. Ja, gut. Also über 60 Siege sind wir uns einig. Die Golden State Warriors werden die Liga weiter in Grund und Boden schießen, sehr wahrscheinlich. Bang! So, dann kommen wir zu den Clippers. 56-26 im letzten Jahr im Records. Und wahrscheinlich eins der Teams, die für am meisten Aufsehen gesorgt haben in der Free Agency. Nicht nur wegen der Scharade um DeAndre Jordan, zu der du dich gleich nochmal äußern kannst, weil es dich ja und dein Team direkt betroffen hat, sondern auch wegen den anderen Signings. Also das Über wen? Also das ganze Fallobst, was sie letztes Jahr so auf der Bank rumsitzen hatten, um die Stühle auf der Bank irgendwie füllen zu können, Glenn Davids, Helu Türkoğlu und so weiter haben sie abgegeben, genauso wie Matt Barnes, zu dem ich vielleicht gleich noch ein, zwei Worte sagen kann. Spencer Hawes haben sie auch abgegeben, aber dann eben auch einige Signings dazu bekommen, die den Kader unheimlich tief machen, meiner Meinung nach. Also Josh Smith zum Beispiel aus Houston gekommen, Lance Stevenson aus Charlotte und Paul Pierce aus Washington sind wahrscheinlich die ersten drei, die man da nennen kann. Also ich glaube, ehrlich gesagt, die Clippers hatten noch nie in ihrer Franchise-Geschichte so einen tiefen und talentierten Kader wie jetzt. Ja, also ich meine, du hast richtig gesagt, es ist schon auch ein bisschen eine Resterampe gewesen von der Liga, gerade jetzt so was die Tiefe in der Tiefe betrifft, aber es war das Beste von der Resterampe. Also ich sag mal, es ist immer ein Unterschied, ob jemand nach Hause kommt und sagt, er hat noch was mitgenommen und es ist irgendwie ein Stück kalte Pizza oder er hat irgendwie was Leckeres vom Thai noch mitgenommen. Und das ist definitiv der Fall hier gewesen. Also ich meine, Pablo Prigioni als dritten Point Guard kann man durchaus machen. Du hast JJ Redick, Stevenson und Jamal Crawford auf der 2. Ganz tief hinten hast du noch Wesley Johnson und Lukman Ba-Amute. also könnte schlechter sein. Ne? Du kannst jetzt wirklich auch einige Ausfälle verkraften, brauchst jetzt nicht unbedingt Chris Paul 500 Minuten pro Spiel spielen und sieht gut aus, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das Team ist jetzt nicht unbedingt sympathischer geworden mit Paul Pierce, aber gut, so ist das. Wenn wir bei den Essensvergleichen bleiben, ist mir gerade eingefallen, wo du gerade kalte Pizza gesagt hast, dann war die Bank der LA Clippers so die Lupo-Pizza unter den NBA-Bänken, glaube ich. Die nimmst du nur, wenn, ja, also die Düsseldorfer Altstadtgänger werden das wissen, die nimmst du nur, wenn es dir eigentlich schon richtig dreckig geht, dann schmeckt es ganz gut, aber doch unter normalen Umständen würdest du da nicht drauf zugreifen. Das erklärt aber auch, wieso Leute wie Glenn Davis immer wieder Jobs bekommen, weil irgendwelche GMs dann doch denken, vielleicht ist es ja doch gut diesmal, und dann schlagen sie zu. Apropos Pizza, aber naja. Apropos Pizza, der nächste Name ist sofort Glenn Davis. Ja, so muss das sein. Wenn er wirklich jetzt irgendwo nochmal angestellt wird, ich werde verzweifeln. Ja, also gehen wir die Starting Five mal kurz durch. Chris Paul, JJ Redick, Paul Pierce, Blake Griffin, DeAndre Jordan, aller Ehren wert, gehört wahrscheinlich zum Besten, was der Westen so zu bieten hat. Dahinter Austin Rivers, Lance Stevenson, Wesley Johnson wahrscheinlich, der auch aus LA gekommen ist, Jay Smooth und Cole Aldridge, der letztes Jahr in New York gespielt hat, beziehungsweise Lance Stevenson und Jamal Crawford. Ich glaube, das ist sogar ihre tiefste Position, die zwei, werden sich die Minuten teilen. Also Crawford, Stevenson und JJ Redick auf der 2. Das hätten andere NBA-Teams auch gerne, glaube ich. Ja, Lance Stevenson ist immer mal gut für einen mentalen Fauxpas, genauso wie Jamal Crawford für einen 0 von 8 Start in ein Spiel, und dann bleibt der andere halt einfach immer sitzen, und dann hast du immer noch irgendwie jemand, der spielen kann und ein bisschen Chris Paul entlasten kann. Also das ist schon gut. Jetzt, wie gesagt, Pablo Prigioni für Houston, riesige Playoffs gespielt, sehr clever alles. Also zu DeAndre Jordan, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann da möchtest du nichts mehr zu sagen, ne? Das ist richtig. Okay, sehr gut. Dann sag mir doch, dass Chuck Hayes ist demnach mein Player to watch. Der Chuckster. Ja. Weil er eine sehr individuelle Art Freiwürfe wirft. Die Leute, die noch nicht wissen, wer oder was Chuck Hayes ist und was er so macht, müsst Chuck Hayes Free Throw bei YouTube eingeben. Dann wisst ihr, was los ist. Ich habe den in meiner Disco getroffen. In Houston. Ach, das hat's so erzählt. Ja, in Houston. Da habe ich einen Kumpel besucht, beziehungsweise mit einem Kumpel zusammen seinen Cousin. Und dann waren wir in diesem Club in Houston, und auf einmal bildete sich eine Mädchentraube um die Bar, um einen riesigen schwarzen Typen. Und das war, als NBA-Nerd hat man es dann direkt gewusst, Chuck Hayes, der da so ganz lässig an der Bar irgendwie seinen alkoholfreien Cocktail getrunken hat und alle Mädels um ihn rum ihn angetanzt haben, war ganz lustig zu sehen. Ja, ich habe ja, glaube ich, an dieser Stelle noch gar nicht gesagt, dass ich Mikael Pietrus getroffen habe, ne? Ja. In Düsseldorf. Auf der Köln, ne? Und das war so großartig. Ich bin mit meiner Freundin da lang gelaufen, und ich bin einmal vorbei. Und ich meine, das ist, kann man mir schon mal auf die Schulter klopfen. Ich habe halt innerhalb von 5 Sekunden erkannt, dass da Mikael Pietrus sitzt. Und bin sofort zu ihm, und er saß dann mit seiner Frau, und ich meine, was macht der auch in Düsseldorf? Ich wusste wohl, ich hatte sogar gelesen, dass der in Puerto Rico irgendwie gespielt hat, ein bisschen, also in dem Sinne, keep getting them checks. Und dann habe ich ihn halt angesprochen und meinte, hey, war voll cool, als du bei Boston und bei Orlando gespielt hast, der war ja auch in den Finals mit Orlando und hat echt ein paar sehr, sehr coole Highlight-Reels gehabt, und wie ein kleines Kind habe ich total gefreut, habe ein Selfie gemacht, bin abgestiegen und hab dir das Wort geschrieben. Was meinst du, wie der sich gefreut hat, Mann? Ohne Spaß. Ja, der war auch ehrlich, also der war wirklich überrascht, weil ich meine, wer kennt denn jetzt, sage ich mal, einen Rollenspieler, der vor 5 Jahren in der NBA gespielt hat? Ich meine, sag mir mal, wer bei VfL Bochum gespielt hat, als sie das letzte Mal in der Bundesliga waren. Der Frei, wie hieß dieser Frei? Hashemian, der Hubschrauber. Oh Mann. Na gut, aber da sind wir jetzt, lenken wir zu sehr. Ja, Chuck Hayes hat sich nicht gefreut, mich also zu sehen. Er hat sich, ich glaube, er dachte, er hätte den gleichen Status wie Michael Jackson damals. Gut, dann gib mir ein Over-Under für die Clippers und deren Sieg. Ja, mein Over-Under ist 58. Ich glaube, dass der Kader noch ein bisschen braucht, um sich zu finden. Also gerade die ganzen neue Acquisitions, die sie haben. Der Core des Kaders bleibt natürlich erhalten. Bin mal gespannt, ob da was dran ist, dass Chris Paul und DeAndre Jordan sich nicht so gut verstanden haben im letzten Jahr. Aber alleine das Talent plus Doc Rivers als echt guter Trainer. 58 mit einem Under. Ja, das ist, kann ich mir jetzt nicht verkneifen, weil der Andre Jordan denkt, er sei the second coming of Kareem Abdul-Jabbar. Jetzt hast du den Namen. Was er nicht ist. Ja. Ich spiele mich auch schmutzig. Nein, aber ich würde auch drüber gehen. Das ist ein Make-or-Break-Year. Die sind all-in für den Championship und das muss auch so sein mit dem Kader. Sehr, sehr, sehr, sehr guter also Kader. Also 58 over, sagst du, oder was? Ja, wieso nicht? Sagen wir 59 ist drin, meiner Ansicht nach. Das wäre schon sehr, sehr gut. Das stimmt schon. Na, ich bin wahrscheinlich zu optimistisch, aber jetzt habe ich es gesagt. Das Witzige ist, wenn wir jetzt unsere ganzen Record Predictions machen, also es gibt ja nur eine bestimmte Anzahl von Siegen, wenn man auf alle Teams guckt und Niederlagen, die man so machen kann, da haben wir jetzt nicht drauf geguckt. Ne? Also wir haben jetzt nicht alles auseinandergerechnet und verteilen jetzt, hier müssen wir nochmal einen abziehen oder da. Das ist jetzt alles Bauchsache, beziehungsweise das, was wir so pro Team meinen, wie das im Kontext zu der ganzen NBA steht, das lassen wir mal dahingestellt. Für diejenigen, die uns... Das haben wir ja dann deshalb auch sehr clever gemacht, dass wir nur jetzt over-anders sagen und nicht exakte Siege. Ja, dann sind wir ja juristisch auf der sicheren Seite. Okay. Aber wir sollten das nächste Team nehmen, die Phoenix Suns. Letztes Jahr so meh Saison gespielt, 39 Siege, 43 Niederlagen, also unter 500, wie es so schön heißt, keine ausgeglichene Differenz oder Bilanz besser. Sehr, sehr interessantes Team. Mag ich sehr, muss ich sagen, wenngleich sie natürlich viel auf eine Karte gesetzt haben, in einer Saison sowohl Isaiah Thomas als auch Goran Dragic abzugeben. Ja, das stimmt. Weiß ich. Ich glaube, ich hatte beim letzten kleinen Deezer-Pod schon über Markieff Morris gesprochen und was ich dazu denke. Spielerisch bin ich sehr großer Fan von ihm. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Prototyp des modernen Power Forwards. Sie haben jetzt aber auch noch mit Jan Lua aus Memphis und Mirza Teletovic Ersatz geholt. Also falls da die rote Flagge irgendwann gewählt wird und Markieff Morris doch getradet wird, was ich nicht ausschließe, weil er anscheinend ein sehr narrow-minded Mensch ist, haben sie da auf jeden Fall Ersatz und das Team auf dem Papier sieht auf jeden Fall recht gut aus, im Sinne von kann um Playoff-Plätze mitspielen. Ja, glaube ich auch. Also die größte New Acquisition war dann wahrscheinlich Tyson Chandler aus Dallas, den sie gesigned haben, der jetzt wahrscheinlich vor Alex Len spielen wird auf der 5, sich nochmal ein bisschen Toughness unterm Korb geholt. Ja, Markieff Morris und Teletovic auf der 4 hast du schon genannt. Der Backcourt aus Eric Bledsoe und Brandon Knight, den finde ich sehr attraktiv, weiß aber nicht genau, ob die beiden so wirklich gut zusammenpassen. Also so eine ganze Saison zusammen haben sie jetzt noch nicht gespielt, das muss man mal abwarten. Wenn ich eine Schwachstelle ausmachen würde, wäre es vielleicht die 3 mit PJ Tucker, dahinter TJ Warren. Sollen wir mal sehen, wie das funktioniert, aber wenn überhaupt Playoffs, dann glaube ich, dann wird es echt eng. Also abgegeben haben sie natürlich noch Marcus Morris, sein Bruder, das war ja der Grund, warum es dieses ganze Hin und Her mit Markieff gab. Der ist nach Detroit gegangen. Nennen wir Markieff mal sprunghaft in seiner Meinung, ob er jetzt die Phoenix Suns toll findet oder nicht. Ich bin da ähnlicher Meinung wie du. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass im Februar, wenn die Trade-Deadline aufgemacht wird, dass der Name Markieff Morris dann nochmal durch die Gazetten geistern wird. Aber ja, schauen wir mal. Also ich glaube schon, sie werden ja so am 8. Platz im Westen werden sie schon kratzen können. Ja, also ich sehe sie auch da, einfach weil... ich natürlich auch ein riesen Tyson Chandler-Fan bin, Shame on Mark Cuban und Donnie Nelson, dass sie ihn haben gehen lassen ein zweites Mal. Das hätte ich nicht gemacht, ehrlich gesagt. Ich habe dir von Anfang an gesagt, wahrscheinlich erinnerst du dich, dass ich als Dallas-Fan da extrem gegen war, ihn wieder gehen zu lassen. Er ist ein sehr verdienter Spieler gewesen und tatsächlich noch ein, zwei gute Jahre. Deshalb freue ich mich, dass er da jetzt ein Team gefunden hat, was ganz gut aussieht, wo er auch einen Point Guard hat, mit dem er gut ein Pick and Roll spielen kann. Sie haben natürlich Alex Len oder in Alex Len noch ein ziemliches Ass im Ärmel. Es ist auch ein Spieler mit hohem Potenzial, ist glaube ich an was 4 oder 5 gedraftet worden, recht hoch gedraftet worden. Hatte jetzt ein bisschen was zeigen können zu Ende der letzten Saison und hoffe ich, dass er dann trotzdem hinter Chandler die Spielzeit bekommt. Aber du sagst es, die 3 ist sehr dünn besetzt. Das war, weil sie sehr opportunistisch Marcus Morris einfach weggetradet haben, um eventuell noch eine Chance auf LaMarcus Aldridge zu haben. Und der fehlt natürlich jetzt. Ne? Wird, so wie das Schicksal will, wahrscheinlich auch starten für Detroit auf der 3. Ja, ich glaube übrigens, ich muss so ein bisschen zurückrudern. Ich glaube, mit dem 8. Platz wird es nicht so. Ich habe mir jetzt gerade mal die Standings vom letzten Jahr angeguckt. Ne? Du brauchst 45 Siege aus dem letzten Jahr gebraucht. Das wäre schon plus 6 für die Phoenix Suns. Klar, aus dem letzten Jahr werden wahrscheinlich Portland und, es tut mir sehr leid, Phil, aber wahrscheinlich auch Dallas rausfliegen aus der Verlosung. OKC wird aber reinrutschen. Utah ist ein bisschen stärker geworden, meiner Meinung nach. Ah, es wird auf jeden Fall sehr eng. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr eng. Naja, du hast halt einige Locks, ne? Du hast OKC ist ein Lock, Warriors sind ein Lock, Clippers sind ein Lock, Rockets sind ein Lock, Spurs sind ein Lock, Grizzlies sind ein Lock. Das und dann vielleicht auch die Pelicans, würde ich jetzt mal einfach so sagen. Wir haben Anthony Davis. Also für den achten Platz wird es wahrscheinlich reichen. Das sind halt, wenn ich es richtig gerechnet habe, 4, 5, 6 Locks. Nee, 7 Teams, ja. Genau. Und dann gibt es genau noch einen Spot, auf den halt verschiedene Teams kämpfen. Ja, gucken wir mal. Also, auf Grundlage dessen, dein Over-Under, letztes Jahr 39 Siege, in diesem Jahr? Ähm, 44. 43 over. Ah, danke. Das wollte ich jetzt auch sagen. Ja gut, nehmen wir beide. 43 over. Sehr gut. Player to watch haben wir noch nicht gemacht. Wenn du jetzt ganz kurz mal jemanden rauspicken müsstest, wer wäre das? Devin Booker, der Rookie. Sehr gut, Kentucky, Schütze. Kann wirklich sehr schön werfen, hat einen tollen Wurf und ist, glaube ich, ein recht spielintelligenter Spieler. Freue ich mich drauf. Ja, sehr gut. Ich hätte tatsächlich Tyson Chandler. Wir haben ja schon mal angekündigt, dass wir diese Rubrik haben oder bald die Rubrik in der Regular Season dann aufnehmen werden. Die Klippe. Die Klippe, genau. Welcher Spieler steht entweder davor, weil er ein älterer Veteran ist, von der Klippe zu fallen, oder welcher Spieler, weil er ein junger Spieler ist, ein guter Prospect wäre, steht davor, auf die Klippe drauf zu springen. Tyson Chandler wäre nämlich für mich so ein Fall, wo ich nicht genau weiß, ob es für ein richtig, richtig gutes Jahr nochmal reicht. Und da ich genau der gleichen Ansicht bin wie du, ich mag ihn auch sehr, du aus, wegen der Zeit aus Dallas, ich wegen der Zeit aus New York, deswegen habe ich da ein ganz besonderes Auge drauf. Kapitän der Klippe wird bestimmt Aaron Aflalo. Ey, Moment mal, da kommen wir zu. Na gut, kleiner Teaser. Die Sacramento Kings sind das vorletzte Team in der Pacific Division. Müssen wir mal auf die Uhrzeit gucken, ob wir tatsächlich auch den ganzen Besten jetzt reinpacken können, aber wollen natürlich die Pacific Division machen. 29 Siege, 53 Niederlagen für die Kings. Ich hatte ja eigentlich zum Ende der letzten Saison gesagt, dass ich den Namen Sacramento nicht mehr sagen möchte. Deshalb sage ich einfach mal nur so, es ist sehr, sehr unglücklich gelaufen, was da ist. Und genau zwei Spieler tun mir leid, dass sie jetzt in dieser Situation sind. Und das ist Marco Bellinelli und Kostas Koufos. Für den Rest ist mir komplett egal, was da passiert. Ja, aber selbst verschuldet. Also genau das sind nämlich zwei der Signings, die sich ja für Sacramento entschieden haben. Ne? Also Bellinelli ist aus San Antonio gekommen und Kostas Koufos aus Memphis. Sie hätten sich ja auch jemand anders suchen sollen als diese Schreckensherrschaft von George Karl. Aber ja, größte Off-Season-Signing, Rajan Rondo. Kein Team in der ganzen NBA hat ihm irgendeinen Vertrag angeboten, was dazu geführt hat, dass Sacramento gesagt hat, sehr gut, dann müssen wir ihm unbedingt 10 Millionen für ein Jahr geben. Keine Ahnung, ob das so richtig war. Man hat jetzt schon wieder Gerüchte gehört, er hätte sich mit George Karl überworfen. Dann hat er wieder gesagt, nein, das war alles nur ein Witz. Ja, wenn sie nicht so schlecht wären, würde ich ihnen den Namen FC Hollywood geben, wie damals bei den Bayern, als unter Trapattoni da immer so viel los war. Denn das wird in jedem Fall noch für TMZ-Bombings führen, also wahrscheinlich das Team, was die meisten Schlagzeilen in negativer Hinsicht machen wird. Ja, wer auf jeden Fall, also angenommen, lass uns das mal durchspielen. Wir müssen jetzt mal überlegen, angenommen, es gäbe Trikotwerbung in der NBA, wie stark wäre es, wenn TMZ-Sports.com der Sponsor wäre für Sacramento? Das würde passen wie Arsch auf Eimer auf jeden Fall. Oder Buffalo, also irgendwie so ein Chicken Wing Ding oder so. Das wäre auch großartig für den Marcus Cousins irgendwie. Das würde mir auch sehr gut gefallen. Also irgendwas Lächerliches. Ja, ich meine, das Team ist halt sehr zusammengewürfelt. Das Talent ist auf jeden Fall da. Ich bin nicht überzeugt, weil ich vom Management, vom Owner, vom Trainer und von den Spielern nicht überzeugt bin. Insofern werde ich da jetzt auch weiter ein bisschen gegen haten, muss ich sagen. Willie Cauley-Stein ist eine laufende Katastrophe. Aber vielleicht interpretiere ich da auch ein bisschen zu viel rein. Sie haben sich ganz gut verstärkt mit eben den Shootern, den brauchten sie, weil neben McLemore jetzt eigentlich Bellinelli der Einzige ist, der wirklich werfen kann. Denn, und wer ist nicht mehr trifft. Da? Stauskas. Bitte? Ich sag denn, wer ist nicht mehr da als Shooter? Stauskas. Ja, ja, Stauskas. Aber dafür haben sie Swap Rights abgegeben und einen First Rounder. Aber gut. Ich weiß nicht. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Lust, über das Team zu reden. Es tut mir leid. Nee, ich runde es kurz mal ab. Rajan Rondo, Ben McLemore, das wäre übrigens mein Player to watch. Rudy Gay, DeMarcus Cousins, Willie Cauley-Stein, der, wie du schon gesagt hast, auch wenn man ihm nachsagt, der kann alle 5 Positionen verteidigen, weiß ich nicht, ob er überhaupt bis 5 zählen kann. Darren Collison, Marco Bellinari, Caron Butler neu dazu bekommen aus Milwaukee, Quincy Acey und Costa Kufos. Ja, für die Playoffs wird es nicht reichen, meine Herren aus Sacramento. Nee, da will ich auch nicht einschalten. Hätte ich gar keine Lust drauf. Da möchte ich lieber, weiß ich nicht, Utah oder Phoenix sehen, aber das ist jetzt auch eine subjektive Meinung meinerseits. Wenn ich Sacramento wäre oder halt George Karl, würde ich Costa Kufos starten. Ich glaube, Cauley Stein ist sehr, sehr roh und wird ungefähr 80 Fouls pro Spiel begehen. Also meine Record Prediction, ich glaube, dass sie schlechter sind als Utah. Deswegen auch keine Chance auf die Playoffs. Ich gehe, letztes Jahr hatten sie, was mal eben, 29. Ich gehe auf ein Under bei 34. Ja, hört sich gut an. Ich würde auch Under gehen, definitiv. Bin ich nicht überzeugt. Sehr gut. Aber ich habe jetzt gerade kein Player to watch, sondern ein Matchup to watch. Wie stark wird es sein, wenn Cauley Stein gegen Al Jefferson im Post spielt? ich meine, die Ambulanz muss eigentlich daneben schon mit 9 Schuhen und Knöcheln stehen, weil Cauley Stein halt komplett 60 Moves hintereinander abbekommt. Und naja, mal schauen. Also ich meine, klar, er ist ein super athletischer Spieler und ich glaube, es wird viel Spaß machen, ihn im Halbfeld zu sehen. Und er wird für einige Highlights sorgen, aber ich glaube, das ist der Prototyp, der eben noch einiges werden muss. Ja, ich habe gestern Nacht noch das Preseason-Spiel von den Knicks gegen Charlotte ein bisschen geguckt und Al Jefferson hat echt bestimmt 10 Kilo abgenommen. Also im Hinblick auf seine Knieprobleme genau der richtige Move. Die ersten 3 Angriffe, wie immer, im Post, linke Seite vom Korb, den Ball mit einer Hand gefangen, kurz eine Täuschung, einen Pump-Move und dann musste Kevin Seraphin von den Knicks sofort mit 2 Fouls auf die Bank. Oh Mann. Ja. So, dann kommen wir zu den Los Angeles Lakers, letztes Team aus der Pacific. Yes, Heatcheck direkt D'Angelo Russell oder Kobe Bryant, wer spielt mehr Minuten? Ich hoffe D'Angelo Russell, oder? Weiß ich nicht, ist ein Rook. Ja, aber Kobe wird bestimmt seine 30 spielen oder 32. 32 hört sich gut an. 32 fände ich hoch, 30. Ja klar, ich meine, der Mann hat alles sich gebrochen, was es hier gab, aber trotzdem. Gut, ist auf jeden Fall ein witziger Heatcheck. Das Team ist auch im Rebuild und das sieht man. Sie haben 1-2 Spieler, die wirklich intriguing sind. Gerade Julius Randle hat in seiner Rookie-Saison sich leider direkt das Bein gebrochen letztes Jahr. Insofern wird man von ihm einiges erwarten. Ich glaube, er hat einiges drauf, er hat, glaube ich, ein ganz gutes Repertoire, auch was so ein Midrange-Shot und so betrifft, ist er schon recht weit. Ich weiß nicht, Clarkson, was jetzt. Das war für mich die Überraschung der letzten Saison, ehrlich gesagt. Also mit Jordan Clarkson, den hatte ich letztes Jahr überhaupt nicht auf dem Zettel und der hat letzte Saison echt ein gutes Jahr gespielt. Dazu haben sie sich jetzt als Backup quasi den 6. Mann der letzten Saison, Lou Williams, geholt. Ich glaube, das ist eine Acquisition, die man vertreten kann. Das hat natürlich alles nichts mit Defense zu tun, aber in der Offense soll das auf jeden Fall für den einen oder anderen Spark reichen. Am Free Agency Markt haben sie wie viele Teams natürlich auch an LaMarcus Aldridge rumgebaggert und an DeAndre Jordan rumgebaggert, aber am Ende ist es dann Roy Hibbert geworden. Was für eine traurige Nachricht. Ja. Und wie tief kann man fallen? Ist Roy Hibbert tatsächlich der Spieler, der am tiefsten gefallen ist, was so die Reputation betrifft in den letzten 2 Jahren? Er war der Spieler, über den alle geredet haben vor 2 Jahren. Du erinnerst dich schmerzhaft an den Block, den Mega-Monster-Block gegen Carmelo Anthony in den Playoffs, wo er alles zerstört hat und dieser Name der Verticality, der vertikalen Verteidigung dann eben ein bisschen schon auch die Defensiven revolutioniert hat und dann absolut versunken. Schwarzes Loch. So geil war der Block jetzt auch nicht. Nee, oder? Willst du mich veräppeln? Der war so großartig. Ja, der war großartig. Ja. Bello will stoppen, ja, und du siehst wirklich, ja, wie die, ja, also. Ja, aber das ist schon richtig. Also danach hat er ja Spiele gehabt mit 0 Rebounds und 0 Punkten. Ja, vielleicht ist das jetzt ein frischer Start in LA, dass er da nochmal der defensive Anker werden kann. Ich glaube allerdings. Nein. Ja, ich wollte auch sagen, also ich glaube auch nicht, dass Roy Hibbert nochmal seinen 5. Frühling irgendwie erleben wird. Ich glaube, dann macht es für mich eher Sinn, dass sie jemanden wie Brandon Best zum Beispiel ins Team geholt haben, der einem auch Toughness gibt, aber der auch offensiv halt nicht so ganz so limitiert ist wie Roy Hibbert, der Julius Randle wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mentoren kann. Ja, ansonsten ist das Team unfertig, würde ich es mal nennen. Also, da sind ein paar Spieler dabei, wie D'Angelo Russell, Jordan Clarkson, Lou Williams, Julius Randle, wo ich sagen kann, ja, warum nicht? Also da kann man durchaus in den nächsten Jahren so ein bisschen was drumherum bauen, aber da sind dann halt auch wieder Spieler dabei. Roy Hibbert haben wir genannt, Nick Young. Naja, das wird nicht reichen. Also ich glaube, es wird wieder ein trauriges Jahr für Los Angeles. Ja, aber auch da so ein bisschen Pablo Prigioni 2.0 ist in die Liga gekommen. Marcelo Huertas ist der Backup. Ist zwar in Anführungsstrichen Rookie, aber ist natürlich ein extrem erfahrener Aufbau. Ist er jetzt Argentinier oder Brasilianer? Ich weiß gerade gar nicht. Shame on me. Ich glaube, er ist Argentinier. Und das ist so ein bisschen genau wie halt auch mit dem Professor Andre Miller in Minnesota, dass du halt jemand einholst, der dem jungen Spieler ein bisschen was mit auf den Weg geben kann und dann nochmal eben reinkommen kann und ein bisschen Erfahrung hat. Mein Over-Under ist 25 Over. Wahrscheinlich 26. Also ich glaube, dass sie sich in ähnlichem Fahrwasser bewegen wie Portland. Under. Ich gehe Under. 25 over, du 25 under. Okay. Also ich würde sogar wesentlich untersagen. Ich glaube, die werden richtig schlecht werden. Na dann sag. Also tiefer als 25, dann machst du 24 under oder 23 under? 23 würde ich auch immer noch under gehen, ja. Ui, okay. D'Angelo Russell hat übrigens die hässlichste Frisur, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Nee, die hat Robin Lopez, doch. Alter. Wirklich. Wirklich. Okay, wir werden einen Poll machen. Also das Bild für den Pod sind die beiden Frisuren und dann wird Robin Lopez eine Umfrage gestartet. Rate Frisur. Bei Robin Lopez und auch bei Alfred Payton ist alles zu spät, Mann. Wirklich. Alles zu spät. Player to watch muss übrigens Meta World Peace sein, der einfach nach 2 Jahren kompletter, weiß ich nicht, Versenkung wieder in der NBA spielt, ohne jeglichen Grund. Ja, ist nicht besser geworden. 20 Kilo schwerer, macht überhaupt gar keinen Sinn. Nee. Wahrscheinlich damit Kobe nicht so langweilig wird, weil er keinen Bock hat, sich mit den anderen Trotteln zu unterhalten, auch im Tourbus oder im Flieger oder so. Yes. Okay, also wir sind durch mit der Pacific. Hängen wir die Southwest noch dran? Ja, oder komm, ihr habt so lange auf uns verzichten müssen, was den Pod angeht. Die Viertelstunde Southwest Division oder 20 Minuten, die haben wir noch. Wird halt ein bisschen länger jetzt, würde ich sagen. Gut, oder? Dann machen wir es noch weiter, klaro. Hier ist es 18 Uhr, stopp, dunkel schon, aber ich schaue hier auf die Skyline. Also ich meine, könnte schlimmer sein. Ein bisschen Basketball sprechen, macht mir Spaß. Okay, sehr gut. Aber dann lassen wir uns nicht aufhalten. Houston Rockets, letztes Jahr 56-26 die Southwest für sich entschieden und, finde ich, relativ überraschend, zweitbestes Team im Westen gewesen. Ja, der Beard, mein MVP-Kandidat nicht nur, sondern ich hätte ihn auch ganz gerne gesehen, dass er die Trophäe dann letztendlich mit nach Hause nimmt. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister daran, ob es nun Steph Curry sein sollte oder James Harden. Unabhängig davon, wahnsinnige Saison. Wir haben eine great Saison gespielt. Das konnten die Houston Rockets à la Roman Weidenfeller dann durchaus behaupten und haben sich jetzt wieder gut verstärkt. Also da sind einige talentierte Jungs noch dazugekommen. Jetzt gerade der Rookie Sam Decker mag ich sehr gerne. Passt sehr gut rein. Ty Lawson kannst du ja bestimmt jetzt auch nochmal ein bisschen runterbrechen in Trade. Ja. Eine Sache noch, der einzige Podcast ohne Spaß, in dem James Harden und Roman Weidenfeller in einem Satz fallen. ja, Ty Lawson, also ich muss sagen, auch wenn er natürlich so ein so ein nickliges Wiesel ist, finde ich es schade, dass Patrick Beverley dann nicht mehr so viel spielen wird, da Ty Lawson jetzt da ist. Aber ich bin mir bei dieser Ty Lawson-Geschichte ehrlich gesagt nicht so sicher. Letztes Jahr hat es wunderbar funktioniert, dass James Harden den Ball gebracht hat, dass James Harden das Setplay eröffnet hat. Jetzt muss er sich den Ball mit Ty Lawson teilen, beziehungsweise eigentlich ist Ty Lawson der klassische Floor General und James Harden wird halt, was ihm gut tun wird, glaube ich, nicht mehr so viel in Isolation Plays gefangen sein, sondern auch mal den ein oder anderen offenen Wurf kriegen, weil Ty Lawson muss man in der Offensive durchaus respektieren als Defense, was bei Patrick Beverley nur am Rande der Fall war und er war am Ende ja auch verletzt. Aber dieses ganze System, was Houston sich aufgebaut hat, wirklich nur Dreier zu schießen oder eben auch die Slashes zum Korb und die Kickouts von James Harden zu vertrauen, das hat so wunderbar funktioniert. Da wird jetzt schon ein Break kommen, weil das ist eben nicht so hundertprozentig Ty Lawsons Spiel, beziehungsweise muss James Harden sich dann ein bisschen umstellen. Aber dennoch der ganze Kader, Corey Brewer haben sie re-signed, was ich sehr wichtig fand. KJ McDaniels, Trevor Ariza und Dwight Howard, wenn er dieses Jahr fit bleibt, vielleicht für eine Bounceback-Season irgendwie prädestiniert. Dazu Terrence Jones, Monty Lunas. Der Kader ist nach wie vor ultra stark und ich glaube, so weit abfallen zu dem letzten Jahr werden sie nicht. Ja, ich mag das Team. Übrigens, noch kurz am Rande, jede Saison oder jedes Jahr, in der Jason Terry noch in der NBA spielt, ist ein gewonnenes Jahr, hat einen besonderen Platz bei mir. Der Jet macht Spaß, ihm noch zuzuschauen, wenn er ein paar Dreier versenkt und irgendwie ein bisschen Trash-Talk redet. Ist so ein bisschen wie der kleine Bruder, der immer, wenn der große Bruder mit dabei ist, dann irgendwie den Mund aufmacht. Ja. Aber macht Spaß. Und ich meine, das Team ist gespickt mit Talent. Du hast gerade auf der Power-Forward-Position zwei unterschiedliche Spieler. Terrence Jones, der sehr agil ist, sehr athletisch. Und Monte Jonas, der so wirklich dieser klassische Big Man aus dem Baltikum ist mit Post-Moves und einigen anderen Skills. Ist ein sehr, sehr komplettes Team und sie werden nicht viel verändern müssen. Du hast es erwähnt, die einzige Achillesferse ist oder das einzige Fragezeichen ist, so wie Ty Lawson, der ja den Ball braucht, dann mit reinpasst. Aber gut, sind nochmal tiefer geworden, haben sich verbessert. Ist eines der vielen Teams, die besser geworden sind. Ja, mein Player to watch ist Dwight Howard. Einfach nur deswegen, weil er hat, glaube ich, gesagt, wenn ich das richtig gelesen habe, er hätte letztes Jahr in den Playoffs mit einem Meniskusschaden, ich weiß nicht, ob ich es noch richtig im Ohr habe, gespielt. Ich möchte, auch wenn ich nicht kein großer Dwight Howard-Fan bin, sowohl von seiner Spielweise als auch von seiner Persönlichkeit, wie er sich so gibt, aber ich möchte mal wieder ein viertes Jahr von Dwight Howard sehen, um wirklich beurteilen zu können, ob er immer noch zu den Premier Big Men in der Liga gehört oder nicht. Ich glaube nämlich, dass er das tut. Da muss man mal persönliche Eitelkeiten außen vor lassen, wenn er denn fit ist, gerade in der Defense. Insofern wünsche ich mir eigentlich ein viertes Jahr von Dwight Howard. Ja. Nee, das stimmt. Bei mir gibt's einige. Sam Decker, der Rookie, wird jetzt nicht so viel spielen wegen Ariza und Brewer vor ihm, aber ich glaube, dass sie da jemanden geholt haben, der spätestens in ein, zwei Jahren auf jeden Fall eine Rolle spielen kann. KJ McDaniels wurde von uns auch teilweise vielleicht ein bisschen zu viel gehypt nach seinen guten Outings in Philadelphia. Vielleicht kriegt er ein bisschen mehr Spielzeit. Clint Capella, sie haben also wirklich, ist nicht so häufig, dass so ein gutes, tiefes Team auch viele junge Talente hat. Wenn du dir zum Beispiel die Clippers anschaust, die haben fast nur ältere Spieler, Veteranen, die sehr gut sind, die wissen, was sie machen. Houston hat wirklich noch ein bisschen das gewisse Etwas. Das hast du letztes Jahr auch in den Playoffs, Hust, Hust, Dallas, mit Clint Capella gesehen, der aus dem Nichts kam und eine super Serie gespielt hat. Und doch, bin beeindruckt. Haben vieles richtig gemacht. Ich würde meinen Over-Under ein bisschen niedriger setzen als im letzten Jahr. Nicht unbedingt, weil ich glaube, dass sie schlechter geworden sind, sondern irgendwo müssen an der Spitze die mehr Siege für die Clippers und OKC herkommen. Deswegen gehe ich auf 54 Under, was immer noch sehr, sehr gut ist. Aber ein bisschen weniger als im letzten Jahr. Ja, also ich würde 53 Over sagen, also ein bisschen in die andere Richtung. Da ist ja jetzt noch Raum, genau. Aber ich glaube nicht, dass sie viel weniger Spiele gewinnen. Sie sind schon sehr, sehr tief. Sehr gut. Memphis Grizzlies, 55 Siege, 27 Niederlagen. Und wir haben, wann war das? Gestern oder was? Haben wir über WhatsApp geschrieben und da hattest du so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, dunkle Regenwolken am Horizont gesehen. ja, sind so ein bisschen der Odd Man Out, weil es eben eines der Teams ist, die in der Spitze nicht so viel besser geworden sind. Sie haben Costa Kufos abgegeben. Klar, Brandon Wright ist wahrscheinlich so der Stil der Offseason gewesen. Ich weiß nicht, sie haben extrem unterbezahlt. Ich hoffe, er hat seinen Agent gefeuert. Aber für Memphis Grizzlies, also für die Grizzlies war das ein sehr, sehr gutes Signing. Gibt ihnen auch ein bisschen mehr Athletik, dass sie da jetzt nicht so extrem langsam Oldschool spielen. Ich meine, nach wie vor, sie haben mit Barnes geholt, der so ein bisschen diese Rolle des Tough Guys, der ein bisschen Dreier werfen kann, übernehmen kann, aber sicherlich auch einer für unsere Klippe, mit Barnes. Ich glaube, dies ist wahrscheinlich das Jahr, wo er die Klippe herunterfällt. Insofern, solides Team. Oder Derek Fisher die Klippe runterstürzt. Ja, das musste natürlich jetzt, müssen wir jetzt ernsthaft nochmal drüber reden. Ich meine, was ist denn da los gewesen? Alter Schwede. Also einmal, folgende Situation war es ja, so wie ich es mitbekommen habe, verbessere mich bitte oder verbessert ihr uns, wenn ihr es anders gehört habt. Derek Fisher, nee, ich fange anders an, Matt Barnes ist seit ein paar Monaten von seiner Frau getrennt. Ebenfalls ist Derek Fisher seit ein paar Monaten von seiner Frau getrennt. Jetzt trug es sich zu, dass Derek Fisher sich irgendwie zufällig im Haus von Matt Barnes Ex-Frau befand und angeblich die über FaceTime die Kinder von Matt Barnes ihn angerufen haben und er war irgendwie eine Dreiviertelstunde mit dem Auto weg oder was in der Training Facility von Memphis, beziehungsweise die haben irgendwo anders trainiert und die Kinder so gesagt haben, ja, der neue Freund von Mama, Derek, ist gerade hier. Matt Barnes daraufhin wie von der Tarantel gestochen ins Auto gesprungen, zu seinem Haus gefahren, beziehungsweise seinem ehemaligen Haus, da wo jetzt seine Frau sitzt und Derek Fisher nicht nur zur Rede gestellt, sondern da gab es eine handfeste Schlägerei im Garten von Matt Barnes zwischen Derek Fisher und Matt Barnes. Vor den Kindern. Vor den Kindern. Also, meine 5 Cent dazu. Punkt 1, die beiden waren mal Teammates. Ob es jetzt der Freundeskreis ist oder Teammates, wenn jemand gerade getrennt ist, no go von Derek Fisher auf jeden Fall. Andersrum aber, und das finde ich eigentlich noch fast ein bisschen schlimmer, vor den Kindern sich mit dem neuen Lover seiner Ex-Frau zu prügeln und aus der Training-Facility eine Dreiviertelstunde sich ins Auto zu setzen. Weißt du, eine Affekthandlung, okay, aber eine Dreiviertelstunde auf der Fahrt hätte vielleicht irgendwann der Menschenverstand wieder einsetzen müssen bei Matt Barnes. Das ist nicht passiert, insofern. Beide haben sich nicht mit Ruhm bekleckert, aber Matt Barnes ist für mich nochmal eine Stufe dümmer geworden. Ja, definitiv. Ich weiß ja nicht, ich war sehr überrascht, dass keiner suspendiert worden ist von den beiden. Gerade wenn das jetzt ein Coach ist von einem NBA-Team, dass sowas dann passiert. Aber wofür willst du Derek Fisher suspendieren? Dafür, dass er sich mit irgendwelchen Frauen trifft? Da kannst du eigentlich nur sagen, hey Junge, das ist nicht unbedingt deine moralische Glanzleistung, aber... Ja gut, das stimmt. Ich glaube, sie hat... Ja, gab wahrscheinlich ein paar Gespräche und dann... Also ich sag mal so, von Matt Barnes war ich nicht sonderlich überrascht, dass das passiert ist. Nee. Das stimmt. Gut, ja, kommen wir vielleicht zum Sportlichen, dein Over-Under. Genau, mein Over-Under. Bevor ich das Over-Under mache, möchte ich noch sagen, also das große Problem, was die Memphis Grizzlies in diesem Jahr auch wieder haben werden, glaube ich einfach, ist das Shooting. Also Tony Allen wird meiner Meinung nach dann in den Playoffs, jetzt wo man gesehen hat, dass sogar die Golden State Warriors da eine Taktik genau für ihn gefahren haben, wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen. Ich glaube schon, dass sie in die Playoffs kommen, aber das wird dem Team weiterhin wehtun. Also Zach Randolph und Marc Gasol sind für mich über jeden Zweifel erhaben. Aber dann im Shooting auf Jeff Green mit Barnes oder Tony Allen, Courtney Lee, vertrauen zu müssen, finde ich ein bisschen grenzwertig. Insofern glaube ich, dass das tatsächlich die Achillesferse des Teams sein wird. Letztes Jahr waren es 55 Siege. Ich gehe niedriger. Ich sage ein Over bei 49. Ja, hört sich gut an. Würde ich sagen, d'accord. Ich glaube, dass einfach jetzt vielleicht auch einige Teams so einen Blueprint gegen Tony Allen gefunden haben. Und wenn jetzt Tony Allen, der Grindfather, so sehr wir ihn auch mögen, es nicht schafft, ein bisschen sein Spiel zu verändern oder zu revolutionieren. Ich meine, er versucht das schon viel mit Cuts, aber dann kannst du ihn halt wirklich nur sehr limitiert spielen. Und das würde der Spielweise gerade defensiv des Teams dann recht schaden. Und ein paar Siege weniger werden sicher sein. Ja, das denke ich. Auch interessant, wann wird Zach Randolph auf der Klippe stehen? Könnte man auch zum Beispiel mal drüber nachdenken. Ja, das stimmt. Gerade bei seinem sehr, sehr körperlichen Spiel, ja. Ja, das stimmt. Noch 3 Teams haben wir. Die San Antonio Spurs mit demselben Record wie die Memphis Grizzlies letztes Jahr, 55-27. War natürlich so die krasseste Offseason für alle Teams. Mit den Blockbuster Acquisitions, LaMarcus Aldridge ist zum Team gestoßen. David West hat auf 12 Millionen Dollar verzichtet, um für das Team in San Antonio zu spielen und auf Ringjagd zu gehen. Sicherlich, was sagst du, mit den Golden State Warriors, dass das Favoritenteam in der Liga, oder? Ja, absolut. Aber so stark dieser Frontcourt auch ist mit LaMarcus Aldridge, David West, Tim Duncan, Boris Diaw, so viel Sorge habe ich beim Backcourt der San Antonio Spurs. Denn Danny Green finde ich absolut super Signing, den musste man wiederholen. Kawhi Leonard, wenn man ihn noch zum Backcourt zählen will, auf der 3, wird sich wahrscheinlich immer weiterentwickeln jedes Jahr und irgendwann mal in die MVP-Conversation kommen. Aber wo wir gerade von der Klippe gesprochen haben und du unfairerweise Aaron Aflalo als den Kapitän der Klippenspieler genannt hast, würde ich Tony Parker als den Kapitän nennen, weil Tony Parker ist in den letzten Jahren immer ein bisschen schwächer geworden, hat auch keine so überragende EM gespielt. Insofern Tony Parker, Patty Mills, Danny Green, cool, und dann Manu Ginobili ist für mich ein bisschen dünn. Ja, nur nochmal zur Clarification sozusagen, was wir damit meinen mit Klippe. Damit ist nicht gemeint, dass es Spieler sind, die schon quasi absolut auf dem absteigenden Ast sind. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen anderen Spieler aus dem Team, Manu Ginobili, nimmt, der ist sicherlich schon im freien Fall hat die Klippe schon hinter sich. Das sind also dann jeweils Spieler, die in der vorhergehenden Saison noch wirklich auf demselben Level gespielt haben und wo wir dann denken, dass sie doch einen erheblichen, signifikanten Absturz in der sportlichen Leistung, also im Basteln des Wortes, dann eventuell erfahren werden. Insofern, du hast recht, ist sicherlich auch ein sehr, sehr interessanter Spieler, muss an die Form anknüpfen. Patty Mills ist endlich gesund, das wird sicherlich ihn ein bisschen entlasten, aber auf der 2 sind sie dann doch sehr dünn. Hinter Danny Green kommt da nicht wirklich was. Aber wie heißt es so schön, das ist Jammern auf hohem Niveau. Insofern, das Team ist nach wie vor extrem gut. Der Abgang von Thiago Splitter wird sicherlich ein bisschen wehgetan haben und natürlich das Shooting von Marco Bellinelli sind zwei Spieler, die vermisst werden, aber dafür haben sie halt jetzt einen bona fide All-Star in LaMarcus Aldridge. Immer ein bisschen schwierig, eine Regular Season für San Antonio zu predikten, weil, wie wir wissen, Greg Popovich hat seine eigenen Regeln, was Spielereinsätze angeht und Spieler schon. 55 Siege standen im letzten Jahr zu Buche. Ich würde dabei bleiben, ehrlich gesagt. Auch wenn der Kader meiner Meinung nach besser geworden ist, aber ich glaube, Tim Duncan wird noch mehr geschont. Wenn man kann, wird man irgendwie versuchen, Tony Parker und Ginobili bis spät in die Saison hinein zu entlasten, durch zum Beispiel einen fitten Patty Mills oder dann Danny Green, der mehr Spielzeit kriegt. Insofern 55 Siege, allein auf Talent-Level, auf jeden Fall. Darüber hinaus weiß ich nicht, wie es mit dem Schonen der Spieler ansieht. Also ich gehe auf ein stagnierendes 55. Ja, hört sich gut aus, macht Sinn für mich. Ich würde vielleicht sogar ein bisschen drunter gehen und sagen, over 52. Dass das ungefähr so zwischen 50 und 54 dann sich einpendelt, irgendwie sowas, ja. Du musst nicht unbedingt Erster werden in der Regular Season. Die Frage ist natürlich nur, wenn das im Westen so läuft wie letztes Jahr, dann brauchst du halt fast schon, also die Mavs haben 50 gewonnen und sind Siebter gewesen. Also ich meine, das ist schon Wahnsinn. Fantastische Überleitung, Phil. Let's go. Dallas. Ja, ein bisschen traurig. Das Team ist eine ziemliche Resterampe, muss ich sagen. Ich meine, ich mache das auch jetzt mehr, als es vielleicht dann ist. Sobald du, ich habe das vorhin vor der Aufnahme zu dir gesagt, sobald du ein Team hast mit Rick Carlisle als Coach, wirst du nie wirklich schlecht werden. Deshalb wird das nochmal interessant, wenn dann irgendwann ein Rebuild anstehen wird in den nächsten Jahren, wie das dann mit Rick Carlisle weitergeht, weil er unter anderem auch bekannt ist, junge Spieler oder Rookies nicht ganz so gern zu spielen. Das ist vielleicht das einzige Manko in seinem Resümee. Und da wären wir vielleicht auch schon bei Justin Anderson. Ich glaube, dass viele von euch recht viel sich mit den Mavs beschäftigen. Die sind ja auch in Deutschland oder generell recht präsent wegen dem German Wunderkind. Justin Anderson, der Rookie, eine Mauer Preseason gespielt. Ne? Ich glaube, dass er auch ein bisschen Schwierigkeiten haben wird, sich anzupassen an das andere Spiel. Man hatte John Jenkins aus Atlanta, der jetzt irgendwie der drittbeste Scorer in der Preseason war, aber das darf man natürlich nicht alles überbewerten. Das Team ist in Ordnung, aber sicherlich gerade im Anbetracht der Konkurrenten definitiv schlechter als letztes Jahr. Was meinst du, wie das für Rick Carlisle ist, wenn er sich mit Javale McGee unterhalten muss? also er kann ja... Bei einem Gläschen Wein. Ja, er kann ja nur in Hauptsätzen mit ihm reden. Ja. Er muss seine ganze taktische Finesse in Hauptsätzen unterbringen, weil sonst JaVale McGee sofort abschaltet. Ja, oder auch nicht einfach Subjekt, Prädikat, Objekt, sondern einfach nur Subjekt, Prädikat. Ja, oder du, ja, Ball. Nur Imperativ, die ganze Zeit. Lauf, fang, spring. Naja, Charlie Villanueva ist im Team. Wir haben Darren Williams, Raymond Felton, Jeremy Evans und Zaza Pachulia und Samuel Dalembert. Ich meine, das ist eine absolute Katastrophe. Ihr habt mit Chandler Parsons und mit Charlie Villanueva die beiden größten Instagram-Player überhaupt aus der NBA in eurem Team. Fun Fact, meine Freundin hat das erste Mal wirklich zugehört, dass ich über Basketball rede, weil Chandler Parsons anscheinend zusammen ist mit einem deutschen Model oder irgendeinem Model. Wie heißt sie? Toni Gahn, sie steht hier. Also ich kannte sie nicht, aber das hat leider unsere Theorie widerlegt, dass Chandler Parsons der größte Player ist. The Fabulous Life of Chandler Parsons. Ja, das stimmt. Das ist auch was, was mich, wenn ich mir den Kader anschaue, dann ein bisschen beruhigt, weil er das Leben genießt und er ein glücklicher Mensch ist. Ja, also ich habe es ja gerade in unserem Vorgespräch schon mal gesagt, ich glaube, alles muss man nicht schwarz malen, denn auch wenn Darren Williams zum Beispiel die letzten Jahre nie so richtig fit gewesen ist oder auch echt teilweise unterirdisch gespielt hat, wenn Wes Matthews einigermaßen fit ist, Darren Williams lange Zeit fit bleibt und dann Chandler Parsons zu Form findet, dann sind das alles Spieler, die 15, 17, 18 Punkte im Schnitt dir geben können, insofern Dirk auch ein bisschen entlasten. Was auf der 5 passiert, die letztes Jahr nach Tyson Chandler schon echt dünn war und nun mit Sam Dalembert, Pachulia und JaVale McGee besetzt ist, passiert, das mag ich mir gar nicht ausmalen, aber ich glaube, ja, es wird schlechter als im letzten Jahr, aber so richtig katastrophal wird es nicht. Ja, das sehe ich auch so. Trotzdem, mein Over-Under liegt bei over 42, also wesentlich weniger. Ich glaube nicht, dass es so viel über 500 sein wird. Over 42. Ich habe under 41, aber auch 40 sind wir dann. Ja, es wäre wahrscheinlich auch cleverer gewesen, wenn ich gesagt hätte under 44, weil so viel über 42 wird es nicht werden. Aber you get what I'm saying. So. Das letzte Team. Der Future MVP. The Brow. Vielleicht habe ich Glück, und wenn ich, entschuldige, vielleicht habe ich Glück, wenn ich in New York bin, spielen die Knicks nämlich zu Hause gegen New Orleans und gegen Charlotte. Und gegen Charlotte habe ich mich schon um Tickets bemüht, aber ich hoffe, dass ich auch noch welche gegen New Orleans abgreifen kann, weil Anthony Davis mal zu sehen, eine absolute Show. Ja, aber du wolltest ja eigentlich Oma Arschig sehen, hast du mir gesagt. Eigentlich schon, ja. Du meintest, dir ist eigentlich Anthony Davis egal, aber Oma Arschig muss man auch mal gesehen haben. Ja, eigentlich wollte ich Eric Gordon sehen, aber wenn ich den nicht sehen kann, dann Omar Asik und dann halt Anthony. Und die Wahrscheinlichkeit ist natürlich hoch, dass du Jrue Holiday nicht sehen wirst, weil er häufiger neben dem Court als auf dem Court anzutreffen ist. Und ich glaube, das ist auch einer der Hauptpunkte bei diesem Team. Es wird echt darauf aufkommen, wie viel Jrue Holiday spielen kann oder nicht. Letzte Saison, Eric Gordon hat ein wirkliches Bounceback hier gehabt. Ich glaube, das zweitbeste True Shooting der ganzen Liga hinter Kyle Korver gehabt. Also wirklich Wahnsinn. Tarik Evans hat eine sehr solide Saison gespielt mit Quincy Pondex. Da haben sie einen 3-and-D-Spieler, der jetzt allerdings erstmal ein bisschen länger ausfällt. Insofern, ja, ist in Ordnung. Aber du hast auf jeden Fall einen ganz klaren, großen Abstand zwischen den Top-Teams im Westen und eben den Pelicans. Und letztlich ist nur Anthony Davis derjenige, der das momentan halt, so zusammenschmeißen kann, dass dieses Team halt schon als Playoff-Kandidat angesehen wird, oder? Ja, gebe ich dir total recht. Also steht und fällt alles mit Anthony Davis. Dennoch finde ich das Team total interessant, weil du schon gesagt hast, Eric Gordon hat ein Bounceback hier, Jrue Holiday. Wir erinnern uns daran, es ist noch nicht so lange her, dass er All-Star war in Philadelphia. Wenn er dann mal fit bleibt, ob er dahin zurückkommen kann. Tyreke Evans, gute Saison gespielt. Diesen Switch zwischen diesen beiden Twin Towers, Anthony Davis und Omar Asik, dann aber wiederum Ryan Anderson, auch ein großer, der shooten kann, finde ich ganz interessant. Aber es sind dennoch zu viele sage ich mal, Unkonstanten oder so ein paar Lücken im Team, als dass ich ihnen einen größeren Sprung als im letzten Jahr zutrauen würde. Aber ich glaube, der 8. Platz ist auch in diesem Jahr durchaus realistisch. Ja, das sehe ich auch so. Ehrlich gesagt, habe ich sie vielleicht auch am 7., 8. Das ist sicherlich ungefähr der Ort, wo die Pelicans sich orientieren werden. Ja, und ich meine, sie haben Ryan Anderson. Ist also jetzt nicht so, dass sie das Maximum aus dem Team rausgeholt hätten letztes Jahr. Da ist definitiv noch Luft nach oben, insbesondere eben mit dem vermeintlich besten, zweit-, drittbesten, ist ja im Prinzip jetzt egal, Spieler der Welt, einer der besten auf jeden Fall. Wird interessant sein, ihnen zuzusehen. Ich habe mein Over-Under, letztes Jahr waren es 45, ich habe mein Over-Under auf 47 Under, also so eine kleine Verbesserung kann ich mir vorstellen. Allerdings nicht viel, weil, wie gesagt, am Ende des Tages reden wir immer noch über den Besten und vor allem über die stärkste Division. 48 Under. Ich gehe ein bisschen höher. Okay. Ja. Cool. Damit sind wir durch. Wir haben den ganzen Westen abgegrast. Abgegessen. Sehr schön. Ja, also, wenn ich mir das mal hier so überschlage, ich habe mir alle Over-Unders von uns beiden jetzt gerade währenddessen aufgeschrieben. Das werden wir dann auch bei Zeiten nochmal irgendwo hinposten. Dann glaube ich, dass wir beide der Meinung sind, dass Golden State den Westen am Ende wieder gewinnen wird. Dicht gefolgt von den Clippers, von den Rockets, von San Antonio, Houston und OKC. Und hinten wird's halt düster, wenn man sich Portland, Denver, Minnesota, Sacramento und die Lakers anguckt. Ja, ja. Also das Gefälle ist ein bisschen größer geworden. In der Mitte, das wird sicherlich sehr interessant, sind halt einige Teams, Sacramento, Phoenix, Utah, Dallas, New Orleans, das sind die Teams, die eben alle um den 7. und 8. Platz vielleicht ein bisschen kämpfen werden. Ja, sehr cool. Dann hören wir uns in ein paar Tagen wieder, wenn wir dann nämlich den ganzen Osten auseinandernehmen werden. Und was ich gerade am Anfang vergessen habe, aber jetzt am Ende nochmal erwähnen möchte, selbstverständlich haben wir auch in diesem Jahr unsere Freunde von der Basket mit dabei, also check basket.de oder facebook.com/basket. Wenn ihr da noch ein paar Informationen abgreifen wollt, unsere Podcasts findet ihr ja seit letzter Saison auch da auf deren Webseite. Und ja, wie gesagt, nächstes Mal die East Predictions mit Over-Unders, mit allen Teams, dann vielleicht noch ein paar Sätze mehr, wie wir uns fantasy-seitig aufstellen werden. Und dann geht's auch schon so langsam los. Ja, du sagst es. Wir freuen uns, wieder on air zu sein. Hat wirklich richtig viel Spaß gemacht und jetzt hört ihr uns auch mal regelmäßiger. Also wir freuen uns immer über Feedback. Tell your friends sozusagen. Also wenn ihr Leute habt, die interessiert sind jetzt kurz bevor die Saison losgeht und sich ein bisschen informieren wollen, sind wir gerne da. Wenn ihr irgendwelche Wünsche, Fragen, Anregungen habt, schießt los. Twitter, Facebook, Instagram, alles. Machen wir. Sehr cool. Dann bis die Tage. From downtown. Reingehauen.